Unter der Perestroika, da stellen wir uns ja gemeinhin was Positives vor. Aber Russland in den 90ern, das war wie die Besiedlung des Wilden Westens. 600 Verbrecherclans und 4300 Banden haben um einen Platz an der Sonne gekämpft. Willkommen im Kapitalismus. Und willkommen bei Sachzwang FM, dem ideologischen Staubsauger. Heute einmal mehr eine Sondersendung zum Krieg in der Ukraine. Diesmal legen wir den Fokus auf Russland. Felix Jaitner deutet das russische Herrschaftssystem und seine Kriegspolitik im Kontext der postsowjetisch-neoliberalen Katastrophenpolitik der 90er Jahre. Jan Gerber schreibt eine kurze Geschichte imperialer Raum- und Geopolitik vom Zarenabsolutismus über die Sowjetunion bis zum heutigen Russland. Volker Weiß erklärt, warum sich die europäische und insbesondere deutsche Rechte heute eher russophil als russophob geriert. Und in der zweiten Stunde analysiert Jörg Kronauer die politisch-ökonomisch-militärische Konstellation, in der sich der Krieg abspielt. Fabian Lehr erinnert daran, dass den Bock zum Gärtner macht, wer ausgerechnet die NATO als Schutzmacht der Menschheit propagiert. Felix Bartels macht sich Gedanken über politische Propaganda, das Einknicken vor ihr und über politischen Opportunismus von Linken, die es schon mal besser wussten. Richard Schubert stellt schließlich den negativen Personenkult der Putinologen auf den Prüfstand. Wenn wir nochmal zurückgehen zum Beginn der 90er Jahre und der Stimmung, die zu der Zeit geherrscht hat, sowohl in Russland und im gesamten postsowjetischen Raum als auch in Europa, dann war das ja eine Phase, in der der demokratische Aufbruch immer so verkündet wurde und eine sehr große Hoffnung bestand auf Annäherung des gemeinsamen Haus Europa. So diese Stichpunkte waren ja zu der Zeit politisch ganz stark verankert. Und ich glaube, das steht aber in sehr starkem Widerspruch zu den politischen Entwicklungen, die es in Russland in der Zeit real gegeben hat. Was wir beobachten, eben auch in Russland, ist das Umschlagen eines progressiven Momentes, der sich sozusagen mit der Perestroika in der Sowjetunion in den späten 80er Jahren gebildet hat, als auf einmal gesellschaftliche Mobilisierung möglich war, unabhängig von staatlichen Strukturen, als sich vielfältige soziale Bewegungen gebildet haben im Bereich Ökologie, Politik, Aufarbeitung mit dem Stalinismus, also Memorial, die Organisation, die ja jetzt kürzlich verboten wurde. All diese Momente sind sozusagen zurückzuführen auf die späten 80er Jahre. Und ich glaube, das Umschlagen in relativ kurzer Zeit von diesem progressiven Moment hin zu einer autoritären Herrschaft in Russland. Ich glaube, und das kommt meines Erachtens auch zu kurz in der Analyse, ist, dass dahinter ein struktureller Widerspruch steckt zwischen Kapitalismus und Demokratie, nämlich zwischen der politischen Gleichheit aller Bürgerinnen und Bürger, die in der Demokratie garantiert wird, und der sozialen Ungleichheit und den damit einhergehenden Machtverhältnissen, die kapitalistische Gesellschaften sozusagen inhärent sind. Diesen Konflikt, diesen Widerspruch sehen wir auch in Russland, und ich glaube, er ist ein wichtiger Grund für die Entwicklung autoritärer Verhältnisse in Russland. Da würde ich wieder zurückgehen zum Ende des Ost-West-Konfliktes und dem damaligen Glauben im Westen, der meines Erachtens bis heute noch anhält, dass liberale Demokratie und Kapitalismus überlegen gegenüber Staatssozialismus und generell autoritären Herrschaftsformen sind. Es gab dann ja auch im Zuge dieser 90er Jahre und dem Ende des Ost-West-Konfliktes verschiedene ideologische Texte, die beispielsweise von einer neuen Welle der Demokratisierung gesprochen haben. Die ganze Entstehung von Demokratisierungsforschung als eigener Forschungsbereich ist, glaube ich, auch nochmal so ein Hinweis darauf, dass es in der Zeit eine einen starken Glauben an die eigene Überlegenheit des eigenen Systems gegeben hat, der stark internalisiert worden ist, auch von den politischen und gesellschaftlichen Eliten. Nicht zuletzt auch in Deutschland. Hier haben wir ja nochmal eine spezielle Konstellation, weil Deutschland ja das wiedervereinigte Deutschland auch ein ganz spezieller Sieger ist dieser Ost-West-Konfrontation durch die Wiedervereinigung mit der DDR. Ich glaube, aus dieser ideologisch bedingten Überlegenheitswahrnehmung kommt der Glaube, dass autoritäre Regime erstens nicht modern sind und auch rückständig gegenüber dem überlegenen, in Anführungsstrichen, überlegenen westlichen Herrschaftssystem. Kapitalistische Herrschaft war ja nie frei von autoritärer Herrschaft. Das wäre, glaube ich, der erste wichtige Punkt, den man hier erwähnen müsste. Es ist ja auch so, dass innerhalb des Westens und auch gerade innerhalb der deutschen Geschichte lässt sich das ja sehr eindrücklich darstellen, dass Demokratie immer ein sehr umkämpft war gesellschaftlich und keineswegs ein Automatismus war. Insofern ist es schon sehr erstaunlich, dass die gesellschaftlichen Eliten in diesem Land so kurzsichtig sind, was das angeht. Ich glaube, dass wir verstehen müssen, was das Ziel der jelzinischen Politik war. Die Jelzin-Administration hat das Ziel verfolgt, die Einführung des Kapitalismus in Russland unumkehrbar zu machen, um sozusagen mit Boris Jelzin selber zu sprechen. Und deswegen eine sogenannte Schocktherapie verfolgt, also in möglichst kurzer Zeit das System der sowjetischen Planwirtschaft aufzulösen und die Einführung und den Übergang zum Kapitalismus innerhalb kürzester Zeit umzusetzen. Das hat zu extremen gesellschaftlichen Verwerfungen geführt. Der amerikanische Ökonom Joseph Stiglitz hat in einer Untersuchung festgestellt, dass die volkswirtschaftlichen Verluste Russlands gemessen am Bruttoinlandsprodukt größer waren als während des Zweiten Weltkriegs. Also ich glaube, das verdeutlicht nochmal diese ungeheuren, katastrophalen Folgen dieser Politik der Schocktherapie. Und das hat zu Widerstand geführt. Es hat sich relativ schnell in der russischen Politik ein relativ heterogenes Lager gebildet. Von links bis rechts waren da ein sehr breites Spektrum vertreten, das gegen die Schocktherapie und diesen radikalen Übergang zum Kapitalismus und Öffnung der russischen Volkswirtschaft Position bezogen hat. Und das eskalierte im Jahr 1993 in einem Machtkampf zwischen dem Parlament und Jelzin, in deren Folge regierungstreue Truppen das Parlament beschossen haben und dadurch den Aufstand gewaltsam niedergeschlagen haben. Und die Folge war, dass die Jelzin-Administration eine autoritäre präsidentielle Verfassung durchgesetzt hat per Volksabstimmung, die Putin ererbt hat. Also ich glaube, hier ist tatsächlich der autoritäre Umbruch bereits 1993 zu beobachten und er liegt ganz klar zu verorten in dem strukturellen Widerspruch zwischen der Einführung wirtschaftlicher, kapitalistischer Reformen einerseits und dem Anspruch politischer Gleichheit im Rahmen einer demokratischen Herrschaft. Und dieser Widerspruch ist eben autoritär aufgelöst worden, weil kapitalistische Reformen und die Schocktherapie an sich für die Jelzin-Administration nicht verhandelbar waren. Dass diese äußerst problematischen Entwicklungen nicht thematisiert wurden, sondern im Gegenteil Jelzin der gefeierte Reformator und Demokrat im Westen war. Lange, lange Zeit. Und ich glaube, damit wurde auch eine falsche Wahrnehmung von Russland in den westlichen Gesellschaften in Deutschland erzeugt, die dazu beigetragen hat, dass sozusagen das Verständnis, was in Russland real passiert, nicht sehr groß war. Des Weiteren war die wirtschaftliche Öffnung Russlands de facto über Nacht und die Integration in den Weltmarkt für westliche Firmen eine große wirtschaftliche Verlockung, da Russland ein großer Absatzmarkt ist mit über 140 Millionen Menschen und gerade jetzt für eine exportorientierte deutsche Industrie ist das natürlich ein großer Absatzmarkt, der hier von Interesse ist. Die Bundesregierung konkret selber hat ja auch die russische Regierung in den 90er Jahren durch Kredite unterstützt. Da gab es sogar einen ungebundenen Kredit von 1 Milliarde D-Mark vor den Wahlen, vor den Präsidentschaftswahlen 1996, die Jelzin-Administration da im Grunde frei verfügbar nutzen konnte. Also auch da gibt es Geschmäckle bei dieser Kreditpolitik. Also ich würde sagen, aus vielfältiger Sicht hat der Westen ein Interesse gehabt an einem kapitalistischen Russland und damit die Widersprüche im Land deutlich verschärft. Vielleicht erstmal die Entstehung des Putinismus, wenn wir ihn so nennen wollen, ist bemerkenswert, weil er beruht im Grunde auf einer Erkenntnis innerhalb des herrschenden Blocks in Russland, dass es stabile Verhältnisse braucht für eine stabile gesellschaftliche Reproduktion. Also ich habe ja die 90er Jahre geschildert und den ungeheuren ökonomischen und sozialen Niedergang, der mit der Schocktherapie verbunden war, der gemündet hat im Jahr 1998 im Staatsbankrott des russischen Staates im Zuge der Asienkrise. Und die Erkenntnis innerhalb der Herrschenden war, dass es eine Form von Stabilität braucht, um auch einen weiteren Zerfall der russischen Föderation zu verhindern. Weil das Beispiel Tschetschenien immer auch vor Augen geführt hat, wie mögliche separatistische Bestrebungen zu einem durchaus kompletten Staatszerfall Russlands führen konnten. Und die Reaktion auf diese krisenhaften 90er Jahre und diesen Staatsbankrott waren, es braucht einen starken Staat, der auch über eine gewisse Autonomie verfügt gegenüber den neu entstandenen Kapitalfraktionen, also den sogenannten Oligarchen. Und es braucht auch eine gewisse Form von sozialer Stabilität, ohne dass wir jetzt von einer richtigen systematischen Umverteilungspolitik sprechen würden. Ich glaube, das ist ganz wichtig. Das ist im Grunde geschehen. Also Putin verkörpert diese Konsolidierung, in der das Verhältnis zwischen Staat und Kapital neu geordnet wird, vielleicht auch eine gewisse formale Struktur erhält, in der der Staat durch ölgetriebenes Wachstum die sozialen Verwerfungen einhegen kann, ohne sie aufzuheben. Es gibt da eine interessante Statistik. Im Jahr 2000 waren 29% der Bevölkerung mussten mit einem Einkommen unter dem Existenzminimum leben. Und bis 2011 ist diese Zahl zurückgegangen auf 12,7%. Gleichzeitig hat die Zahl der Milliardäre extrem zugenommen unter Putin. Also wir haben hier eine ganz klare Politik zugunsten der Herrschenden und gleichzeitig aufgrund des Ölwachstums eine gewisse Begrenzung der sozialen Verwerfung. Und parallel zu dieser ökonomischen und weitgehend sozialen Stabilisierung hat es auch eine Stabilisierung des politischen Prozesses gegeben, in dem eine neue Einheitspartei, eine neue Staatspartei gegründet wurde, Einiges Russland, und damit auch das Parlament an Bedeutung im politischen Prozess verloren hat. In den 90er Jahren hat sich die politische Opposition maßgeblich im Parlament organisiert und auch Mehrheiten im Parlament gehabt, was der Jelzin-Administration das Regieren trotz allem immer noch schwer gemacht hat. Und dieser Widerspruch ist in gewisser Weise aufgehoben worden durch die Wahlerfolge von Einiges Russland. Und gleichzeitig, ich glaube, dieser Punkt wird häufig auch unterschätzt, war mit die erste Amtshandlung von Wladimir Putin war die Wiederaufnahme der Kampfhandlungen in Tschetschenien. Um eben ganz klar zu sagen, dass Separatismus mit aller militärischen und staatlichen Gewalt unterbunden wird. Und das hat zu einer schleichenden Militarisierung der russischen Gesellschaft geführt und eben auch maßgeblich dazu beigetragen, dass Vertreter der Gewaltapparate, also Militär, Geheimdienste, Polizei, eine immer wichtige Rolle in der Gestaltung der staatlichen Politik bekommen haben. Und diese Gemengelage, die Putin in den Jahren 2000 bis 2008 im Grunde repräsentiert hat, hat dazu geführt, diese verschiedenen Krisen, die ich für die 90er Jahre beschreiben würde, zumindest selektiv, also in gewisser Weise zu bearbeiten und einzudämmen, ohne aber diese wirklichen Widersprüche, die in Russland herrschen, also verbreitete soziale Ungleichheit und Entstehung einer neuen subalternen Klasse, extreme regionale Ungleichheit, extreme Abhängigkeit vom Rohstoffsektor und hier vor allem vom Öl und Gas. Diese Krisenphänomene, die wurden nicht effektiv bearbeitet und kommen dann eigentlich mit der Wirtschaftskrise 2008 und 2014 dann wieder zum Vorschein. Der Grund für diesen, ich würde es mal sagen, ideologischen Rechtsruck, der besteht darin, dass die Putin-Administration und die herrschende Klasse eben keine Demokratisierung gesellschaftlicher Verhältnisse wollten. Es wäre ja die zweite Möglichkeit gewesen, auf die vielfältigen Krisen, die dann ja 98 eben im Staatsbankrott gemündet sind, eben auch versuchen, dann nochmal eine weitreichende gesellschaftliche Demokratisierung einzuleiten. Das war nie das Ziel der Eliten in Russland, sondern eben die Absicherung ihres ökonomischen und politischen Besitzes, ihrer Herrschaft. Und deswegen hat sich die Putin-Administration relativ früh darum bemüht, die politischen Veränderungen und gesellschaftlichen Veränderungen, die ab den 2000er Jahren eingeleitet worden sind, durch eine Erweiterung ihrer Klassenbasis abzusichern. Also man hat eben sich stark an nationalkonservative Kräfte angenähert. Die orthodoxe Kirche wäre ein Beispiel. Es sind aber generell Vertreter der sozusagen in Russland institutionalisierte Religionen, Islam wäre da auch zu nennen, haben eine Aufwertung ihrer Bedeutung bekommen und sind gerade in Fragen von Kulturpolitik, Bildung durchaus wichtig für die Ausgestaltung staatlicher Politik in diesen Bereichen. Ich würde also sagen, es ist ein Versuch, auf die sich verschärfenden gesellschaftlichen Konflikte zu reagieren, indem bestimmte Fraktionen der russischen Gesellschaft, eben sehr stark national konservativ orientierte Schichten, dass die integriert werden oder versucht, es wird versucht, sie zu integrieren in das russische Herrschaftsmodell. Vielleicht würde ich auch noch einen Satz sagen wollen zu der Darstellung Wladimir Putins. Ich glaube, das ist auch nochmal wichtig in dem Zusammenhang, weil Putin, also die Person Wladimir Putins, ja begleitet wird von einer unglaublich aufwendigen und extrem umstrittenen medialen Inszenierung. Ich glaube, auch hier ist es nochmal wichtig, im Kontext der Jelzin-Administration zu sehen. Jelzin war ja stark alkoholkrank und auch sozusagen zum Ende der 90er Jahre und damit seiner zweiten Amtszeit auch kaum noch regierungsfähig. Und das verkörperte in gewisser Weise auch so diesen geopolitischen Abstieg Russlands. Ich glaube, diese bewusste mediale Inszenierung Putins als ja so körperlich vital, ja auch so Vater der Nation, ist sozusagen eine Antwort auf diesen Verfall, der die Jelzin-Jahre kennzeichnet und charakterisiert und symbolisiert oder soll sozusagen in den Augen der Welt und auch der russischen Gesellschaft den Aufstieg und die Konsolidierung Russlands symbolisieren. Und steht auch natürlich in gewisser Weise für ja eine Konsolidierung der herrschenden Klasse an sich. Denn es ist interessant, dass die russische Bevölkerung ein extrem großes Misstrauen hat gegenüber den offiziellen politischen Vertreterinnen und Vertretern, also Parlamentarierinnen und so weiter. Und auch die Regierungspolitikerinnen sind traditionell sehr unbeliebt und eben auch die sogenannten Oligarchen. Und das steht im krassen Gegensatz zum Rating von Putin, der extrem populär ist in der russischen Gesellschaft, obwohl er ja die Regierung und den Staat repräsentiert und das über einen extrem langen Zeitraum in seiner Position als Präsident. Und ich glaube, dieser Widerspruch und die damit einhergehende Präsentation Putins in den Medien dient im Wesentlichen dazu, dieses Misstrauen in gewisser Weise zu bearbeiten und Putin eben als einen wichtigen Garanten für Stabilität und Entwicklung in Russland darzustellen. Also ich glaube, dass mit der Wirtschaftskrise 2008 und auch der Rückkehr der Wirtschaftskrise dann 2014, das ist schon 2012 vielmehr, deutlich geworden ist, dass das ölgetriebene Wirtschaftsmodell eigentlich keine Zukunft hat. Das wird ja auch nochmal verstärkt deutlich im Zuge des Green Deals der EU und den Versuchen, sozusagen klimaneutral zu werden und sich eben abhängig, nicht mehr abhängig zu machen von Öl und Gas. Das hat dazu geführt, dass es in Russland starke Diskussionen über die Zukunftsfähigkeit des eigenen Entwicklungsmodells eingesetzt haben und auch parallel dazu so eine gewisse politische Krise kumuliert ist. Also in der russischen Verfassung ist ja vorgesehen, dass ein Präsident maximal 2 Amtszeiten in Folge absolvieren darf und dann, ähnlich wie in der amerikanischen Verfassung, eben nicht mehr für eine dritte Amtszeit kandidieren darf. Und das war 2008 der Fall. Putin hatte 2 Amtszeiten absolviert und es kam sein Nachfolger Medvedev, der dann 2012 zum Ablauf seiner Amtszeit zugunsten Putins wieder zurückgetreten ist und nicht mehr kandidierte. Und das hat in der russischen Bevölkerung erstmal bis dahin nicht gekannte Proteste hervorgerufen, die landesweit hunderttausende Menschen mobilisiert haben. Diese tiefe Legitimationskrise, in der das ja seit 2000 konsolidierte Regime ja nochmal gesteckt hat, nochmal deutlich gemacht haben, wie tief die Kluft ist zwischen weiten Teilen der Bevölkerung und den Herrschenden in Russland. Und die Reaktion von oben war eine weitere Öffnung gegenüber nationalkonservativen Kräften. Also das, was wir in den 2000er Jahren bereits gesehen haben, Annäherung an Vertreterinnen der orthodoxen Kirche und anderer Religionsgemeinschaften in Russland, auch sozusagen einfach politischer, bekannter nationalkonservativer Kräfte. Diese Öffnung und deren Integration in die Regierung sind, glaube ich, eine wichtige Veränderung im Vergleich zu der Zeit davor, die auch nochmal mit einem deutlichen, sichtbaren Übergang zu autoritären Regierungstechniken einhergehen. Das heißt, wir haben einerseits so den Versuch, die Klassenbasis des Regimes zu erweitern und gleichzeitig auch eine immer deutlichere autoritäre Herrschaftsform. Das äußert sich dann eben in verschiedenen Gesetzen, zum Beispiel gegen Zivilgesellschaft, gegen NGOs, LGBT-Szene, auch eine verstärkte neoliberale Dynamisierung der Gesellschaft. Es gab im Jahr 2018 eine Erhöhung des Renteneintrittsalters, das auf massiven Protest gestoßen ist. Also eine extreme Verhärtung im Innern beim gleichzeitigen Versuch, die Klassenbasis zu erweitern. Und dieses Modell stößt an seine Grenzen. Und gleichzeitig, was wir beobachten, dass im Zuge der sich verschärfenden Krisen auch die Herrschaft im postsowjetischen Raum zunehmend umkämpft ist. Im Zuge des Wirtschaftsaufschwungs der 2000er Jahre und der Konsolidierung Russlands gab es auch Versuche der russischen Regierung, verstärkt die postsowjetischen Staaten in russisch dominierte Strukturen zu integrieren. Ein russisch geführtes Sicherheitsbündnis wäre da zu erwähnen. Auch ein Versuch mit der sogenannten Eurasischen Union, sozusagen auch ein eigenes wirtschaftliches Integrationsprojekt im postsowjetischen Raum zu initiieren. Und diese Integrationsbemühungen standen durchaus im Widerspruch zu Versuchen der EU, der USA und zunehmend auch China, ihren Einfluss im postsowjetischen Raum auszudehnen. Und hier sehen wir sozusagen parallel zu den Verschärfungen im Innern auch eine verschärfte Auseinandersetzung um Vorherrschaft, um Hegemonie im postsowjetischen Raum. Und ich glaube, dass diese Prozesse tatsächlich parallel verlaufen und sich auch einander bedingen. Das heißt, die autoritäre Verhärtung im Innern spiegelt sich wieder auch in einem Versuch, außenpolitisch Hegemonie im postsowjetischen Raum wiederzuerlangen und durchaus auch auf diese Weise vielleicht die sich verschärfenden innenpolitischen Entwicklungen in gewisser Weise abzuschwächen, indem der Fokus der Bevölkerung abgelenkt wird auf außenpolitische Ereignisse. Ich glaube, die Entwicklungen in der Ukraine seit 2014 sind da ganz wesentlich zu nennen. Ich sehe hier eine Form von autoritärer Entwicklung, die sich eher noch weiter verschärfen wird, weil es auch nicht abzusehen ist, dass dieser Krieg in der Ukraine für die russische Seite zu gewinnen ist. Ich spreche jetzt gar nicht nur über die Frage eines militärischen Sieges über die Ukraine, sondern selbst wenn sie das militärisch gewinnen sollten und das Land besetzen sollten, werden die Kampfhandlungen nicht eingestellt werden. Und dann hieße das, dass Russland sozusagen zu einem Besatzungsregime in der Ukraine übergehen müsste, mit allen repressiven Maßnahmen, die damit einhergehen. Und auch das würde sich wieder auswirken auf die Entwicklung in Russland selber. Das heißt, ich habe große, große Bedenken, dass es zu einer weiteren Verschärfung autoritärer Herrschaft führen kommen wird in Russland, und sehe leider auch gar keinen Ausweg, wie dieser Krieg und die ja angestoßene Entwicklung beendet werden kann. Ich weiß nicht, wie sie da rauskommen wollen. Es ist ja, das Schlimme ist ja, dass ich möchte den Gedanken vielleicht nochmal kurz weiterführen. Also ich glaube, das Problem ist ja, also ich befürchte, dass Russland diesen Krieg irgendwann militärisch gewinnen wird, einfach aufgrund des militärischen Potenzials des russischen Staates. Aber das Problem ist ja, dass der ukrainische Widerstand so massiv ist und auch auf so starken Rückhalt trifft in der Bevölkerung, dass sich eine ukrainische Regierung nur schwer erlauben wird, den Krieg zu beenden, und zwar auch vor allen Dingen zu Bedingungen zu beenden, die die russische Regierung fordert. Und ich frage mich, wie da eigentlich eine Lösung gefunden werden soll, die es der russischen Regierung auch irgendwie erlaubt, man nennt das ja immer, das Gesicht zu wahren und sich auch wieder zurückziehen zu können, wenn das überhaupt der Plan ist. Meinst du, die Russen wollen Krieg? Fragte Jewgeni Jewtuschenko 1961 in seinem berühmten Gedicht. Er konnte mit einem klaren Nein antworten. Heutzutage ist das nicht mehr so einfach. Zwar gibt es in Russland Proteste gegen den Krieg in der Ukraine. Schon am Tag des Überfalls auf das Nachbarland unterschrieben hunderte Wissenschaftler einen offenen Brief gegen die Aggressoren im Kreml. In allen größeren Städten Russlands fanden Friedensdemonstrationen statt, tausende Menschen wurden festgenommen. Die russische Regierung hat jedoch deutlich gemacht, dass ihr nicht am Frieden gelegen ist. Ein großer Teil der Bevölkerung steht noch immer hinter ihr. Der Krieg in der Ukraine geht auf eine dreifache Dynamik zurück. Soziale Probleme treffen mit imperialen Traditionen zusammen. Sie haben sich aus dem 19. Jahrhundert über die Zwischenkriegszeit und den Kalten Krieg in die Gegenwart verlängert. Dazu kommt ein besonderes Verhältnis von politischer und ökonomischer Macht. Der Einfluss der sozialen Verhältnisse ist leicht erklärt. Er lässt sich auf den Begriff des Sozialimperialismus bringen, den der Historiker Hans-Ulrich Wehler für das Deutsche Kaiserreich prägte. Innenpolitische Probleme werden außenpolitisch kompensiert. Das trifft auch auf Russland zu. Aus der Verhaftung Alexei Nawalnys, des bekanntesten und einflussreichsten Oppositionellen, den Schikanen gegen die unabhängige Zeitung Novaya Gazeta oder dem Verbot der Menschenrechtsorganisation Memorial 2021 sprach zweifellos der Autoritarismus des Regimes. Ein Zeichen von Stärke waren sie jedoch nicht. Wer sich seiner Macht sicher ist, kann es sich leisten, der Presse und NGOs gewisse Freiheiten zu gewähren. Für diese Unsicherheit gibt es gute Gründe. Die soziale Lage hat sich in Russland in den vergangenen Jahren deutlich verschlechtert. Seit der Finanz- und Wirtschaftskrise von 2008 stagniert die Wirtschaft. Die Unzufriedenheit wächst. Zwar erreichten die Demonstrationen für die Freilassung Nawalnys nicht die Stärke der Russland ohne Putin-Proteste nach der manipulierten Parlamentswahl 2011. Sie waren dennoch kaum zu übersehen. Die nationalistische Mobilisierung, von der auch die Aggression gegen die Ukraine von Anfang an begleitet wurde, lenkt sicher nicht von diesen innenpolitischen Problemen ab. In der Vergangenheit trug sie aber oft zur Bereitschaft bei, sie als Dienst am Vaterland hinzunehmen. Zugleich verschob sich die Unzufriedenheit auf den Westen. Ihm wird im russischen Staatsfernsehen nicht erst seit gestern die Schuld an den Versorgungsengpässen oder der Altersarmut gegeben. Glaubt man den Zahlen, dann funktionierte diese Strategie lange. Bei den Präsidentschaftswahlen 2018, die noch unter dem Einfluss der Annexion der Krim standen, erhielt Putin 77% der Stimmen. Vor der Ukraine-Krise waren seine Zustimmungswerte auf 61% gesunken. Anfang 2022, als die Drohgebärden gegenüber der Ukraine heftig wie nie ausfielen, lagen sie wieder bei 69%. Die konkrete Ausprägung dieses Sozialimperialismus steht im Zusammenhang mit der russischen Geschichte. Sie geht auf die imperialen Traditionen des russischen Zarenreichs und der Sowjetunion zurück. Im Unterschied zu den Nationalstaaten, die nach der Französischen Revolution entstanden waren, strebten die großen kontinentalen Imperien weniger nach ökonomischer Stärke als nach territorialer Größe. Dieses Vorgehen entsprach den machtpolitischen Vorstellungen der frühen Neuzeit, in der sie entstanden waren. Es stand aber auch im Zusammenhang mit der schleppenden Industrialisierung. Wegen seiner geringen Produktivität war das Zarenreich weniger auf Absatzmärkte als auf Territorien angewiesen. Ein größeres Gebiet versprach mehr Rohstoffe und größere Steuereinnahmen. Diese imperiale Fixierung auf die Geografie ging gewissermaßen in die DNA der Sowjetunion ein. Sie hatte allerdings auch andere Ursachen. Das Sowjetregime konzentrierte sich zunächst aus ideologischen Gründen auf den Raum. Die von Leo Trotzki geführte Rote Armee marschierte auch deshalb nach Westen, um die Idee des Kommunismus mit Bajonetten, Panzern und Kavallerie in die Welt zu tragen. Dieses Ziel trat mit Josef Stalins sogenanntem Sozialismus in einem Land in den Hintergrund. Es verschwand aber nicht. Zugleich erhielt der Raum eine stärker sicherheitspolitische Bedeutung. Die Sowjetunion war in der Zwischenkriegszeit ausschließlich von gegnerischen Staaten umgeben. Viele von ihnen hatten in den russischen Bürgerkrieg interveniert. Nun bildeten sie den berühmten Cordon Sanitaire, der das westliche Europa vor dem Kommunismus schützen sollte. Die sowjetische Regierung versuchte aus ideologischen und sicherheitspolitischen Gründen, diese Feindstaaten zu schwächen. Oft verschwamm beides miteinander. Die Vorbereitung von Aufständen gehörte ebenso zur sowjetischen Destabilisierungspolitik wie der Hitler-Stalin-Pakt. Den nationalen Minderheiten, die in allen Nachbarstaaten der Sowjetunion lebten, kam eine besondere Rolle zu. Man versuchte, sie zur fünften Kolonne der eigenen Politik zu machen. Das sowjetische Werkzeug dafür war die Parole vom Selbstbestimmungsrecht der Völker bis zur Lostrennung. Die Kommunistische Internationale hatte sie kurz nach ihrer Gründung 1919 zur verbindlichen Forderung ihrer Mitgliedsparteien gemacht. Das war ein deutlicher Affront gegen die territoriale Integrität der Nachbarstaaten. Zugleich sollte das System des Versailler Friedensvertrags geschwächt werden. Es stärkte die großen Interventionsmächte des russischen Bürgerkriegs 1917 bis 1922. Für die betroffenen Staaten, die oft aus der Konkursmasse des Zarenreichs hervorgegangen waren, setzte sich dessen Politik damit unter dem Zeichen von Hammer und Sichel fort. Der Vormarsch der Roten Armee im Bürgerkrieg stellte sich als erneuter Versuch Russlands dar, Polen zu zerstören. Er konnte 1920 nur mit größter Mühe kurz vor Warschau gestoppt werden. In Polen spricht man immer noch vom Wunder an der Weichsel. Dieses Wunder hielt jedoch nicht lange an. Schon 1939, keine 20 Jahre später, wurde das Land durch den Hitler-Stalin-Pakt zum vierten Mal in seiner Geschichte aufgeteilt. Auch Auch einige russische Kommunisten sahen in den Bolschewiki die Nachfahren der Zarendynastien. Sie begrüßten es allerdings. Gleich mehrere Marschälle der Roten Armee hatten ihre militärische Karriere unter dem Zaren begonnen. Das gilt für Semjon Budjoni, den berühmten Kommandeur der ersten Roten Reiterarmee, ebenso wie für Alexander Jegorow und Boris Schaposchnikow, der bald zum engen Vertrauten Stalins wurde. Insbesondere Michail Tuchatschewski, der sich gern als Roter Napoleon feiern ließ, gestand offen ein, warum er sich den Bolschewiki angeschlossen hatte. Der Sohn einer Adelsfamilie traute es nur ihrer harten Hand zu, das Vaterland wieder zu vereinen. Auch vor diesem Hintergrund erklärte Lenin einmal, dass man oftmals nur lange genug an einem russischen Kommunisten kratzen müsse, um einen großrussischen Chauvinisten zum Vorschein zu bringen. Im Kalten Krieg setzte sich diese Politik fort. Ideologisches Sendungsbewusstsein verband sich mit imperialer Machtpolitik. An der Oberfläche war die Systemauseinandersetzung ein Konflikt der Werte. Im Alltagsgeschäft erinnerte sie jedoch an einen traditionellen Konflikt um Territorien und Einflussgebiete. Spätestens, als sich die weltanschaulichen Gegensätze zwischen Ost und West nach der ersten Entspannung abschliffen, trat die imperiale Dimension des Kalten Kriegs in den Vordergrund. Der zentrale Ausdruck dieser Politik war die Brezhnev-Doktrin. Sie war die nachgereichte Rechtfertigung des Einmarschs in die Tschechoslowakei 1968. Leonid Brezhnev, der Generalsekretär der KPdSU, verkündete, dass die Souveränität der Warschauer Vertragsstaaten ihre Grenzen an den Interessen und der Sicherheit des gesamten sozialistischen Systems finde. Gemeint waren die Interessen der Sowjetunion. Denn nur die KPdSU durfte entscheiden, wann der Sozialismus gefährdet ist. Diese Traditionen haben Wladimir Putin in seiner Zeit als KGB-Offizier geprägt. Gerade die Auslandsabteilung des Geheimdienstes, der Putin ab 1975 angehörte, war weniger auf weltanschauliche als auf territoriale Geschlossenheit getrimmt. Sie hatte die Aufgabe, den sowjetischen Machtbereich zu schützen und gegebenenfalls zu erweitern. Aus dem KGB bringt Putin sein Verständnis von Macht und Geopolitik mit. Sein Desinteresse an ökonomischen Fragen, das sich auch im Krieg in der Ukraine zeigt, stammt ebenfalls aus dieser Zeit. Wirtschaftlicher Gewinn spielte während des Kalten Kriegs nur eine geringe Rolle. Ihren Einfluss zu erweitern, war für beide Seiten ein finanzielles Zuschussgeschäft. An die Stelle ökonomischer Gesetze trat das Recht des Stärkeren. Diese machtpolitischen Traditionen wurden 10 Jahre nach dem Untergang der Sowjetunion in Russland wieder attraktiv. Putin ist nicht der Erfinder dieser Entwicklung, aber ihr Repräsentant. Der Grund für die Rückkehr der russischen Geopolitik war nicht seine Wahl zum Präsidenten, sondern das Scheitern der Reformen in der Ära seines Vorgängers Jelzin. Die Demokratisierung blieb auf halber Strecke stehen, die Privatisierung endete in einer Katastrophe. Einige sogenannte Oligarchen wurden immens reich, ein großer Teil der Bevölkerung stürzte ins Elend. Die Lebenserwartung russischer Männer fiel in dieser Zeit unter 60 Jahre. Das entsprach dem Niveau eines Entwicklungslands. In dem Maß, in dem die Zukunft verstellt war, wurde auf die Vergangenheit zurückgeschaut. Bei ihrer Suche nach einem neuen Selbstverständnis landete die Russische Föderation bei der Macht und Geopolitik ihrer Vorgängerreiche. Der bescheidene Wohlstand und die weltpolitische Geltung der Brezhnev-Ära verschmolzen in der Erinnerung mit dem großrussischen Imperialismus der Romanows. Dazu musste die sowjetische Großmachtpolitik von ihren ohnehin nur schwachen weltanschaulichen Anteilen getrennt werden. Das Verhältnis zum Kommunismus ist in Russland trotz aller Sowjetnostalgie ambivalent. Deshalb werden die Jahrestage der Oktoberrevolution offiziell nur zurückhaltend begangen. Während Putin den Untergang der Sowjetunion, bekanntlich 2005 als größte geopolitische Katastrophe des 20. Jahrhunderts, bezeichnete. Es geht nicht um die Herrschaft der Räte, sondern um die Macht des Raumes. Politische Bedeutung wird wie in den alten Imperien an territoriale Größe geknüpft. Die nationalen, ethnischen und religiösen Konflikte, die mit dem Zerfall der Sowjetunion wieder an Schärfe gewannen, beförderten diese Entwicklung. Sie waren vom ideologischen Gegensatz des Kalten Krieges zwar absorbiert, aber nicht neutralisiert worden. Der Ukraine kommt bei dieser neuen Geopolitik eine besondere Bedeutung zu. Mit ihrem Anschluss waren sowohl das Zarenreich als auch die Sowjetunion zur Großmacht geworden. Sie ist damit ein Symbol vergangener Stärke. Der polnisch-amerikanische Politikwissenschaftler Brzezinski, dessen Vater als Diplomat in der Sowjetunion der 30er Jahre den großen Terror miterlebt hatte, erklärte vor einigen Jahren hellsichtig: Ohne die Ukraine hört Russland auf, ein Imperium zu sein. Aber wenn die Ukraine unterworfen und dann untergeordnet ist, wird Russland automatisch zu einem Imperium. Darüber hinaus war die Ukraine auch über ihre Unabhängigkeit 1991 hinaus eine sicherheitspolitische Pufferzone zwischen Russland und den europäischen NATO-Staaten. Die russische Regierung verfolgte zunächst eine Strategie von wirtschaftlichem Druck, politischer Einflussnahme und sanfter Drohung. Spätestens mit der Brandrede, die Putin 2007 bei der Münchner Sicherheitskonferenz hielt, radikalisierte sich die russische Politik. Russland erklärte den Westen nach den Jahren der Annäherung wieder zum offenen Gegner. Zugleich wurde die Brezhnev-Doktrin der begrenzten Souveränität unter neuen weltpolitischen Bedingungen reaktiviert. Als in Kiew die pro-russischen Kräfte um Viktor Janukowitsch 2014 nach Massenprotesten abdanken mussten, griff Putin darum zu anderen Strategien. Sie stammten aus derselben Zeit wie seine geopolitischen Vorstellungen. Putin setzte auf Destabilisierung nach dem Vorbild der Zwischenkriegszeit. Die russische Minderheit wurde als Waffe gegen die Zentralregierung in Kiew eingesetzt. Es folgten die Panzer. Dennoch richtet sich die Aggression nicht allein gegen die Ukraine. Mit ihr sollte auch den anderen postsowjetischen Staaten signalisiert werden, dass sie sich nicht auf die westlichen Staaten verlassen können. Russland wollte sie durch versteckte Annexionsdrohungen an sich binden. Hier hat sich Putin deutlich verkalkuliert. Er rechnete weder mit der Entschlossenheit der Ukrainer noch mit der internationalen Solidarität für das Land. Selbst wenn Russland die Ukraine einnehmen sollte, wird es nicht als weltpolitischer Sieger aus der Auseinandersetzung hervorgehen. Die westlichen Staaten haben die russische Fehleinschätzung allerdings befördert. Denn als Geopolitiker orientiert sich Putin vor allem an den Imperativen von Macht und Machbarkeit. Dazu gehört es, Möglichkeiten, Chancen und Gefahren abzuwägen. Die westliche Beschwichtigungspolitik ließ das Risiko eines Einmarsches in die Ukraine jedoch als gering erscheinen. Aus ihr sprachen Unkenntnis und Desinteresse an den Funktionsweisen der russischen Politik. Anders als oft behauptet, ist das Land keine herkömmliche Oligarchie. Nach seinem Amtsantritt hat Putin viele der superreichen sogenannten Neuen Russen, die das westliche Russlandbild in der Jelzin-Ära prägten, entmachtet. Etliche Großunternehmen wurden wieder verstaatlicht. In vielen Wirtschaftszweigen verschmolzen Politik und Ökonomie. Einige Beobachter sprechen von korporatistischer Marktwirtschaft, andere vom bürokratischen Kapitalismus. Der Soziologe Heinz Langerhans, ein Schüler Max Horkheimers und Karl Mannheims, bezeichnete eine solche Verbindung von Politik und Ökonomie 1934 als Staatssubjektkapital. Die Weltkrisen haben Kapital und Staat, jene beiden Seiten des gesellschaftlichen Grundverhältnisses, Lohnarbeiter, Kapitalist, zu einem einzigen Schutzpanzer eingeschmolzen. Im Zentrum des russischen Staatssubjekts Kapital steht, wie bei seinen Vorgängern, über die lange Hans in den 30er Jahren schrieb, die Rüstung. Die russische Regierung ist schon lange der beste Kunde der einheimischen Waffenindustrie. Diese Ausgaben konnten schon deshalb nicht gekürzt werden, weil die meisten Rüstungsbetriebe Staatsunternehmen sind. Ohne öffentliche Aufträge wäre die russische Waffenbranche pleite gegangen. Aber auch der Staat hätte Konkurs anmelden müssen. Die Rüstungsindustrie ist nach dem Rohstoffsektor der stärkste Wirtschaftszweig des Landes. Aus dieser Lage ergab sich eine besondere Dynamik. Im Unterschied zu Erdgas und Erdöl können Waffen in Friedenszeiten nämlich nicht einfach verbraucht werden. Darum fielen die Überproduktion und Unterkonsumption von Rüstungsgütern im Russland der vergangenen Jahre zusammen. Streng genommen betrieb die russische Regierung Kriegskeynesianismus ohne Krieg. Das war sicher nicht der Grund des Überfalls auf die Ukraine. Dennoch dürfte die Ansammlung von immer neuem Kriegsgerät die Bereitschaft zum Losschlagen beeinflusst haben. Russlands Waffenproduktion um der Waffenproduktion willen beförderte die Irrationalität, die deutlich hinter der neuen Großraumpolitik aufblitzt. Auch deshalb ist nicht mit einem schnellen Ende der russischen Kriegspolitik zu rechnen, selbst wenn die Kampfhandlungen in der Ukraine eingestellt werden sollten. Russland werde für die Entnazifizierung der Ukraine sorgen. So begründete der russische Präsident Wladimir Putin den Angriff seiner Streitkräfte auf den Nachbarstaat. Ähnliches ist auch von neostalinistischen Linken zu hören, die in Russlands imperialem Wiedererwachen noch einige Trümmerstücke von Hammer und Sichel zu entdecken glauben. In der Ukraine drohe, behauptet Putin, ein Völkermord an der russischstämmigen Bevölkerung, weshalb eine Anerkennung der von Rebellen kontrollierten Territorien, die sich zu Russland gehörig fühlten, unumgänglich sei. Diese Argumentation birgt einigen Sprengstoff über den gegenwärtigen Konflikt hinaus. Ein Blick auf wechselnde Grenzverläufe in Osteuropa seit dem Ende der österreichisch-ungarischen, deutschen und russischen Imperien zeigt, wie gefährlich das Konzept ist, Staatsterritorien mit den Siedlungsgebieten sogenannter Volksgruppen zu identifizieren. Denn es finden sich kaum Gebiete, die nicht sprachlich, ethnisch und religiös gemischt wären. Seit 1918 wurden Staatsgrenzen verschoben, Bevölkerungsgruppen vertrieben. Das Ende der Sowjetunion hat zudem beispielsweise im Baltikum russische Minderheiten außerhalb Russlands hinterlassen. Diese Situation lässt sich nicht nach dem Prinzip der Blutsnationen gestalten. Der Irredentismus, also der durch angebliche ethnische Zugehörigkeit motivierte Anschluss fremden Staatsgebietes an eigenes, war bereits im 20. Jahrhundert die Geißel Europas. Daher gibt es heute keine Alternative zu demokratischer Mitbestimmung und Minderheitenschutz. Genau jenen Prinzipien also, mit denen die langjährigen Putin-Fans der europäischen bzw. antieuropäischen Rechten hadern. Die Begeisterung der extremen Rechten für die Ukraine ist seit den Maidan-Protesten 2013-14 abgeflaut. Hatten sie bis zum Sturz von Präsident Janukowitsch Sympathien für den ukrainischen Nationalismus und Gruppen wie den Rechten Sektor und die Partei Svoboda, schlug die Stimmung um, als sich die neue Regierung an der EU orientierte. Die erhoffte Waffenbrüderschaft in der Tradition ukrainischer Kollaborateure während des Zweiten Weltkriegs erfüllte sich nicht. Trotz eines teils ausgeprägten ukrainischen Nationalismus und dem Regiment Azov, in dem in- und ausländische Neonazis kämpfen, entschieden sich die meisten Akteure rechts außen für eine Unterstützung Russlands, wie sie auch in anderen Konflikten für dessen verbündete Partei ergriffen, beispielsweise in Syrien. Entsprechend fielen die Reaktionen auf den russischen Einmarsch aus. Jürgen Elsässer verlautbarte, Putins Militäraktion ist defensiv. Mit derselben Stoßrichtung twitterte der sachsen-anhaltinische AfD-Politiker Hans-Thomas Tillschneider, Russland wehrt sich. Dieser Kurs wurde in den Tagen Alexander Gaulands festgelegt, der schon 2014 beschied, Moskau wolle nur russische Erde einsammeln. Politiker der Partei wie Markus Frohnmeier entfalteten damals eine rege Reisetätigkeit. Ziel war auch die von Russland 2014 annektierte Krim, vormals ukrainisches Staatsgebiet. Umgekehrt bespielte die russische Auslandspropaganda alle Kräfte, die der Europäischen Union oder den westlichen Demokratien schaden könnten. Das reicht von der AfD über reaktionäre Russlanddeutsche bis zu den sogenannten Querdenkern. Angesichts des russischen Angriffs dreht sich allerdings die öffentliche Meinung und der AfD drohen die Fälle wegzuschwimmen. Die Verurteilung des russischen Einmarschs durch die Parteiführung war reine Formsache. Da sie all ihre Energien für den Kampf gegen die Corona-Diktatur gebündelt hat, versucht die AfD, sich beim Thema Russland wegzuducken. Die Hauptschuld an dem Konflikt schiebt sie allerdings weiterhin auf die USA. Ein ähnliches Verständnis von Geopolitik bestimmt fast überall auf der extremen Rechten die Sichtweise. Der russische Faschist Alexander Dugin hat nun die russisch-eurasische Mobilisierung für eine große slawische Reconquista ausgerufen. In der NPD hat man sich schon 2014 für Russland entschieden, da es von den USA bedrängt werde. Um die Amerikaner endlich aus Europa zu entfernen, bedürfe es einer starken Verbindung mit Moskau. Diese Überlegung teilen alte und neue Rechte. Seit Jahren fordern sie, an die Stelle des Transatlantischen möge ein eurasisches Bündnis treten. Im ungeschriebenen Zusatzprotokoll dieses Fantasiepaktes müssen dann eben unbedeutende Nationen zwischen den Wunschtitanen Deutschland und Russland über die Klinge springen. Neben solch Erwägungen ist für die äußerste Rechte vor allem der kulturpolitische Kurs Russlands anziehend. Im Oktober 21 vertrat Putin vor dem renommierten Diskussionsclub Valdai in Sotschi seine Sicht von Russland als einer konservativen Großmacht. Die Ausführungen des russischen Präsidenten bedienten weite Teile des Repertoires westlicher Wutbürger. Durch Cancel Culture, Homo-Ehe und Gender Mainstreaming seien die westlichen Gesellschaften nur noch einen Schritt vom Bolschewismus entfernt. In seiner Ansprache kurz vor dem Einmarsch sprach Putin zudem noch von einer Dekommunisierung, da die Ukraine ein Geschöpf Lenins sei. Putins Reden zeigen einmal mehr, dass es ein schlechtes Zeichen ist, wenn Autokraten sich als Historiker betätigen. In der Verwischung historischer Kategorien kann Putin der globalen Rechten von AfD bis Donald Trump das Wasser reichen. Da ist es nicht ganz ohne Ironie, dass die deutschen Nazis von der Kleinpartei Der Dritte Weg ihre Treue zur Ukraine ganz ähnlich begründen. Sie hoffen von der anderen Seite der Front auf die Läuterung Europas und verkündeten zu Kriegsausbruch: Denn wenn das alte System vom Kampfe in Trümmern liegt, kann die Jugend eine neue Welt aufbauen. Vielleicht entsteht in der Ukraine, was die weiße Welt schon so lange vermissen muss, eine Nation. Und mit ihr ein leuchtendes Vorbild für ein neues Europa, während das alte an Dekadenz und innerer Fäulnis zerbricht. In den Kreisen des Verlages Antaios versucht man sich derweil an einer Mischung aus Anti-Amerikanismus und Esoterik. Kurz vor der russischen Entscheidung zur Offensive übernahm die Zeitschrift Sezession eine Stellungnahme des Schweizer anthroposophischen Magazins Agora, das sich als Hüter der wahren Lehre Rudolf Steiners sieht. Der Text stammt von dem armenischen Anthroposophen Svasjan. Man liest vom Karma des Bolschewismus und davon, dass die USA ihren Weltmachtstatus Adolf Hitler höchst selbst zu verdanken hätten. Aufgrund amerikanischer Gier und Arroganz habe es schon lange nach Krieg zwischen dem russischen Bären und dem mehrköpfigen Drachen des Westens gerochen. Den Amerikanern habe es nach 1945 an Demut und Tiefe gefehlt. Was Not tat, war, endlich zu verstehen, dass sie nach Deutschland 1945 gekommen sind, nicht um Hitler zu stürzen, Hitler war nur ein Vorwand, sondern tiefer und ganz tief, um Dinge zu lernen, die nur in Deutschland zu lernen waren. Zum Beispiel einige Grundschritte der Dialektik. Dieser neue Trend in Schnellroda zur Staatspolitik mit der Klangschale dürfte eine unmittelbare Folge der Covid-19-Pandemie sein. Insgesamt wird auch dort das Denken von der imperialen Geografie des 19. Jahrhunderts bestimmt. Der Zeitschrift Sezession gelten neuere und kleinere Staaten wie Polen, Belarus und die Ukraine lediglich als Zwischeneuropa und Diener deutscher und russischer Interessen. Schon allein angesichts dieser Verehrer Putins ist dessen antifaschistische Kriegsbegründung grotesk. Wollte er tatsächlich etwas entnazifizieren, müsste er bei seinen Fans im Westen beginnen. Doch sie sind nicht seine Adressaten. Putins Rhetorik zielt auf die eigene Bevölkerung, die mit der Referenz auf den großen Vaterländischen Krieg bei der Fahne gehalten werden soll. Als Folie für den Konflikt taugt er jedoch nicht, da diese historische Erfahrung von Russland wie der Ukraine geteilt wird. Beide litten unter den deutschen Besatzern und kämpften auf sowjetischer Seite, wie es auch in beiden Ländern zur Kollaboration kam. Die Herkunft des ukrainischen Präsidenten Selenskyj aus einer jüdischen und russischsprachigen Familie stärkt Putins Behauptung einer nazifizierten Ukraine nicht gerade. Tatsächlich werden der russischen Führung die Kampfdrohnen aus türkischer Produktion in den Beständen der Ukraine mehr Sorgen bereitet haben als Nazis. Die Propaganda des Kreml verfolgt wohl primär innenpolitische Ziele. 2024 stehen in Russland Präsidentschaftswahlen an. Die Frage ist, wie weit in Russland die Regierungspropaganda geglaubt wird, der zufolge die Westeuropäer Nazis, Kommunisten und homosexuelle Schneeflocken in einem sind. Gleichermaßen lebensunfähig wie bedrohlich. Ukraine eine starke Nazi-Szene gibt, ist unbestritten. Ja. Das ist völlig klar. Und dass es Nazi-Milizen gibt, ist unbestritten. Und es ist auch unbestritten, dass vieles von deren Forderungen in die Regierungspolitik eingegangen ist. Also zum Beispiel die Unterdrückung der russischen Sprache oder der Geburtstag von Bandera, diesem NS-Kollaborateur, dass das ein staatlicher Feiertag geworden ist. Dass der Gründung der ukrainischen Aufstandsarmee aus dem Zweiten Weltkrieg mit einem Gedenktag gedacht wird. Die haben sich an der Shoah beteiligt und die haben mehr als 90.000 Polen und Polinnen umgebracht im Zweiten Weltkrieg, um eine in Anführungszeichen ethnisch reine Ukraine zu schaffen. Das sind natürlich schon wirklich krasse Geschichten, aber jetzt den ukrainischen Staat insgesamt als Nazi-Staat zu bezeichnen, das ist nun auch wiederum völlig daneben. Also es dient halt der Legitimation praktisch dieses Angriffskriegs, also der verbalen Legitimation. Die Kräfteverhältnisse in Europa, die militärisch-strategischen Kräfteverhältnisse haben sich seit 1990 wirklich dramatisch verschoben zu russischen Ungunsten. Und wer mit einer ehrlichen Analyse rangeht, da braucht man überhaupt keine linke Analyse für, da braucht man nur eine ehrlich-militärische Analyse für. Wer damit rangeht an die Kräfteverhältnisse in Europa, wird zu dem Schluss kommen, dass das Gleichgewicht völlig aus dem Ruder gelaufen ist, dass es überhaupt kein Gleichgewicht mehr gibt, also kein strategisches Gleichgewicht mehr in Europa, und dass ein NATO-Beitritt der Ukraine da wirklich noch das Tüpfelchen aufs I wäre und Russland strategisch möglicherweise sogar unverteidigbar machen würde. Aber was man keinesfalls vom Tisch wischen kann und was vor allem wir in Westeuropa nicht vom Tisch wischen können, denn dieses Kräfteungleichgewicht ist auch maßgeblich das Ergebnis eben des Handelns der westeuropäischen Regierungen. Das ist also hochgefährlich. Ich denke, es spielt sich auf zwei Ebenen ab. Das eine ist, dass die NATO-Osterweiterung natürlich die NATO immer näher herangebracht hat an die russische Grenze, im Baltikum sogar direkt. Da sieht man ein bisschen, dass allein schon die Osterweiterung der NATO an sich für Russland strategische Bedrohungen mit sich gebracht hat. Die sind noch gesteigert worden dadurch, dass die NATO immer mehr Truppen stationiert hat in Ost- und jetzt auch in Südosteuropa. Mhm. Das muss jetzt nicht bedeuten, dass die NATO unbedingt angreifen will, ne? Also das nicht. Aber jedes Militär muss Truppenverhältnisse auf der anderen Seite, auf der gegnerischen oder zumindest potenziell gegnerischen Seite in Rechnung stellen. Das heißt also, die NATO-Osterweiterung hat auch praktisch die Strategiebildung der russischen Militärs beeinflusst, hat darauf Druck ausgeübt. Die Ukraine hat da nochmal eine ganz besondere Rolle. Zum einen ist es ja eine historische Tatsache, dass die diversen Angriffe auf Russland von napoleonischen Frankreich über die beiden Weltkriege, in denen dann Deutschland eben Russland überfallen hat, dass diese Angriffe immer wesentlich auch über ukrainisches Territorium vorgetragen worden sind. Das ist die historische Erfahrung, und Strategen verwenden in dem Zusammenhang gern den Begriff strategische Tiefe. Das bedeutet, wenn die Ukraine neutral ist, dann müssen russische Militärs mit einem NATO-Angriff kalkulieren halt. Sie müssen natürlich vorbereitet sein, ob der jetzt wirklich konkret droht oder nicht, aber vorbereitet muss man sein. Sie müssen also auf einen NATO-Angriff vorbereitet sein, der erstmal noch durch die Ukraine durch muss oder über die Ukraine drüber. Da ist Zeit da, ne? Das bringt eben Russland sozusagen einen Zeitgewinn, in dem es reagieren kann. Wenn die Ukraine beitritt in die NATO, und es reicht da sogar, wenn die Ukraine wirklich eng zusammenarbeitet mit der NATO, also sozusagen ein informeller Verbündeter ist, dann schwindet dieser Zeitgewinn, denn dann haben natürlich NATO-Truppen auch Zugang zur Ukraine und dann können sie auch jederzeit schnell wirklich an die ukrainisch-russische Grenze, und Russland verliert eben diese, wie Strategen das formulieren, strategische Tiefe. Das ist aus militärischer Sicht ein ganz gravierender Nachteil und führt möglicherweise dazu, da streiten sich dann sozusagen die Experten, dass Russland keine Aussichten mehr hat, sich im Eskalationsfall wirklich verteidigen zu können. Und das ist ein Zustand, den kein Land hinnehmen kann. Kann man ganz einfach erinnern an die Kuba-Krise 1962, als die Vereinigten Staaten sich wirklich ja massiv und unter Androhung eines Atomkriegs gewehrt haben. gegen sowjetische Raketen auf Kuba, eben mit genau diesem Argument, dass dann die Vereinigten Staaten nicht mehr wie gehabt zu verteidigen gewesen wären. Also das sind beides Argumente, die muss man völlig unabhängig von der jetzigen Entwicklung ernst nehmen, wenn man friedliche Verhältnisse in Europa erreichen will. Es hat ja 1990 Zusagen von westlicher Seite gegeben, also mindestens von den USA und von der damaligen Bundesrepublik, die NATO aus Rücksichtnahme auf russische Sicherheitsinteressen keinen Inch, so ist es formuliert worden damals von James Baker, also wirklich keinen Zentimeter in Richtung Osten zu erweitern. Wären die Verhältnisse wirklich so freundschaftlich gewesen, wie immer behauptet wird, dann hätte man eben diese NATO-Osterweiterung gar nicht erst angefangen. Man kann es gut festmachen an einem Dokument, das auch NATO-Staaten unterschrieben haben. Das ist die Europäische Sicherheitscharta. Gut, die ist erst 1999 unterschrieben worden, aber das ist eben kurz nach der ersten Runde der NATO-Osterweiterung gewesen. Und es ist in den internationalen Beziehungen eigentlich, wenn man so will, nicht viel anders als in den persönlichen Beziehungen. Also meine Freiheit reicht so weit, wie ich eben die Freiheit von anderen nicht beeinträchtige. Und dasselbe Denken gibt es eben auch auf internationaler Ebene. In der Europäischen Sicherheitscharta ist es so formuliert, dass natürlich jeder Staat das Recht hat, seine Bündnisse so zu bilden, wie er will, dass aber jeder Staat auch die Pflicht hat, dabei so vorzugehen, dass er die Sicherheitsinteressen anderer Staaten nicht beeinträchtigt. Mhm. Also das ist genau diese Formulierung, die eben genau dieses Szenario vermeiden sollte, dass das Prinzip der Bündnisfreiheit eben missbraucht wird, um ein Kräftegleichgewicht völlig aus dem Lot zu bringen und dann eben zu wirklich kaum noch auflösbaren Spannungen zu führen. Weder in der Bundeswehr noch unter Russland-Experten, also in den Denkfabriken, es rechnet niemand damit, dass Russland wirklich so wahnsinnig ist, die NATO anzugreifen. Und wenn Russland einen NATO-Staat angreifen würde, da hätte es militärisch überhaupt keine Chance. Schon jetzt überhaupt keine Chance. Von daher sehe ich eine wirkliche Furcht vor Russland jetzt in diesem Sinn eigentlich nicht. Ich würde das eher für eine Richtungsentscheidung halten. Jetzt haben sich eben schlagartig praktisch diejenigen durchgesetzt, die schon immer eine massive Aufrüstung gefordert haben. Das kann man einfach konstatieren. Ich würde denken, der Hintergrund ist der, dass man etwas anderes realisiert, was ja auch in der ganzen Betroffenheit über diesen Angriffskrieg untergeht. Es ist ja nicht der erste Krieg in Europa seit 1945, wie zuweilen behauptet wird. Das ist ja, da müsste man ja den Jugoslawienkrieg, auch einen völkerrechtswidriger Angriffskrieg, den müsste man ja wegdefinieren einfach dazu. Aber es ist der erste Krieg in Europa, der gestartet worden ist gegen westliche Interessen und auch gegen deutsche Interessen. Das ist also wirklich das schlagartig Neue daran. Und ich würde denken, dass genau das es ist, was jetzt diese massive Aufrüstung der Bundeswehr, die uns jetzt bevorsteht, eben ausgelöst hat. Aber gemeint ist ja immer die Ordnung, sozusagen die Weltordnung, die wir gewohnt sind. Und das ist ja eine, müssen wir doch ehrlich sagen, die vom Westen dominiert worden ist und wo es gezählt hat, wenn westeuropäische, nordamerikanische Regierungen etwas gesagt haben, wo es aber viel weniger gezählt hat, wenn eine russische Regierung was gesagt hat. In Syrien hat die Türkei einen breiten Gebietsstreifen erobert und hält diesen seit Jahren illegal besetzt. In diesem umfassenden antikurdischen Krieg Erdogans kämpfen nicht nur reguläre türkische Truppen, sondern in großem Umfang auch von der Türkei finanziell, militärisch, logistisch und politisch massiv unterstützte islamistische Milizen, die eine zentrale militärische Rolle spielten und de facto als in die türkischen Streitkräfte integrierte Einheiten agierten. Diese von Erdogan besoldeten islamistischen Milizen haben das von ihnen unterworfene Gebiet mit einem beispiellosen Terror gegen alle kurdischen Linken und insbesondere gegen emanzipierte kurdische Frauen überzogen. Massenmord an Kriegsgefangenen, extreme Foltermethoden und systematische Massenvergewaltigung als Waffe zur Einschüchterung der Bevölkerung sind in den Feldzügen von Erdogans islamistischen Proxys an der Tagesordnung. Enthauptungen, Abschneiden von Gliedmaßen und Brüsten und Erniedrigung von Gefangenen, die man zu Tode foltert, sind zigfach dokumentiert. Im Inneren ist Erdogans Türkei eine extrem aggressive Diktatur mit in den letzten Jahren deutlich stärker gewordenen faschistoiden Zügen, in der einerseits die islamistische Bewegung, andererseits der säkulare rassistische Rechtsradikalismus tief in den Staat integriert sind. Proteste der Bevölkerung gegen das Regime werden brutal und mit zahlreichen Todesopfern niedergeworfen. Medial hat die mit der Invasion des Irak begonnene neue Etappe von Erdogans antikurdischen Terrorkrieg so gut wie keine Beachtung gefunden. Neben dem Krieg in der Ukraine interessiert niemanden, was die türkische Armee und die ihr dienenden islamistischen Mörderbanden in Syrien und im Irak treiben. In die Hauptmeldungen der Nachrichten schafft es dieses Thema nicht. Es gibt keine Talkrunden darüber, kein hochrangiger westlicher Politiker drückt seine Betroffenheit aus. Und auch den auf Social Media täglich schäumenden liberalen Slava-Ukraini-Mob, der Tag für Tag predigt, aus der beispiellosen Einzigartigkeit der russischen Verbrechen müsse nun unbedingt eine Stärkung und weitere Hochrüstung der NATO und leidenschaftliche politische Identifikation mit ihr folgen, interessiert nicht, was das türkische Regime treibt. Ist der Verweis auf die türkischen Krieger und die bemerkenswerte Gleichgültigkeit der blau-gelben Belizisten diesen gegenüber, denn aber nicht böser Whataboutismus und damit eine schändliche indirekte Rechtfertigung der russischen Verbrechen? Whataboutismus bedeutet, ein Problem kleinzureden oder zu leugnen, indem man auf irgendein tatsächlich oder vermeintlich schwerwiegenderes anderes Problem verweist, das aber in keinem Zusammenhang mit dem Anliegen desjenigen steht, dem er sein bagatellisiertes Problem schildert. Wenn jemand darüber klagt, schwer zu leiden unter Burnout und permanentem Stress am Arbeitsplatz und ich in Wirsch anfahre, mein Opa habe aber täglich 10 Stunden Schwerarbeit geleistet und trotzdem nicht gejammert, dann ist das Whataboutismus. Wenn mir jemand schildert, dass seine chronischen Rückenschmerzen ihn fertig machen und schwer belasten und ich höhnisch bemerke, du jammerst über Rückenschmerzen, aber mein Onkel hat Krebs und heult auch nicht rum, dann ist das Whataboutismus. Wenn Frauen einer Protestbewegung Maßnahmen gegen sexistische Diskriminierung fordern und ich diese Forderung kopfschüttelnd zurückweise mit Verweis darauf, dass die Diskriminierung der Uiguren in China aber viel schlimmer sei und sie sich ergo mal nicht so anstellen sollen, dann ist das Whataboutismus. Wenn Hartz-IV-Empfängerinnen darüber klagen, mit dem Regelsatz nicht auszukommen, sich die einfachsten Dinge nicht leisten zu können und deswegen höhere Regelsätze fordern und ich darauf antworte, das Leben von alleinstehenden Rentnerinnen ist aber auch kein Zuckerschlecken, also reißt euch mal zusammen, dann ist das Whataboutismus. Wenn man auf die exklusive Beschäftigung der westlichen Öffentlichkeit ausschließlich mit den russischen Verbrechen in der Ukraine und die daraus gezogene Schlussfolgerung Hochrüstung und Stärkung der NATO und Identifikation mit der NATO als Bollwerk gegen die Tyrannei mit Verweis beispielsweise auf die türkische Invasion antwortet, dann ist das aber kein Whataboutismus, weil dieser Hinweis eben den Kern der Forderung blau-gelber westlicher Projektionsnationalisten betrifft. Die Türkei, ihre Kriege und ihre ungeheuren Kriegsverbrechen sind den westlichen Staaten nämlich nicht einfach nur egal. Sie stehen offen und aktiv auf der Seite des türkischen Regimes und seiner Kriege. Die Türkei ist einer der wichtigsten NATO-Staaten. Die Türkei wird von anderen NATO-Staaten massiv mit Waffen versorgt, darunter ganz prominent von Deutschland. Die türkischen Invasionstruppen machen mit deutschen Leopardpanzern kurdische Dörfer platt und massakrieren linke kurdische Demokratinnen mit deutschen Pistolen und Sturmgewehren. Das türkische Regime wird von der EU direkt subventioniert. Seit 2015 zahlt die EU dem Tyrannen in Ankara jedes Jahr Milliarden als Belohnung dafür, dass er syrische Flüchtlinge von den europäischen Außengrenzen fernhält. Und die diplomatische Stellung der Türkei hat sich gerade durch den Krieg in der Ukraine noch einmal verbessert, weil der westliche Block den türkischen Tyrannen als zusätzliches Gegengewicht gegen den russischen Tyrannen gewinnen will. Baerbock und Co. begreifen anscheinend nicht einmal die Ironie, sich als Gäste westlicher Solidarität gegen russische Barbarei beim Handshake mit Erdogans Ministern fotografieren zu lassen. Ja, der deutsche Staat verfolgt die Feinde von Erdogans Diktatur sogar im Inland. PKK und PKK-nahe Organisationen gelten in Deutschland auf Erdogans Wunsch als Terrororganisation. Während Syrien gegen Erdogans islamistische Mörderbanden für die Verteidigung der Demokratie in Rojava gekämpft hat, muss damit rechnen, nach Rückkehr nach Deutschland verhaftet und, wenn er türkischer Staatsbürger ist, in die Folterkeller des türkischen Regimes ausgeliefert zu werden. Ja, sogar das Zeigen abstrakter Sympathie mit dem kurdischen Freiheitskampf durch Fahnen und Symbole ist in Deutschland verboten. Und in Bayern sind schon wiederholt Leute dafür verhaftet worden. Ich will gar nicht erst anfangen vom Thema Saudi-Arabien, einem der engsten Verbündeten der NATO und vielleicht barbarischsten Regime der Erde. Der Hinweis auf das ohrenbetäubende Schweigen der westlichen Politik und der westlichen liberalen NATO-Cheerleader angesichts der ungeheuren Verbrechen von NATO-Staaten und ihren Verbündeten ist kein Whataboutismus, weil es den Kern ihrer Forderungen trifft. Die liberalen Slava-Ukraini-NATO-Fans sagen: Der russische Überfall auf die Ukraine ist ein einzigartiges, beispielloses Verbrechen und beweist, dass das russische Regime das skrupelloseste, unberechenbarste, gefährlichste Regime überhaupt ist. Der Schutzwall zur Verteidigung von Demokratie, Menschenrechten und Freiheit gegen die einzigartige russische Barbarei ist aber die NATO. Darum müssen wir dafür eintreten, dass die NATO militärisch noch weiter hochgerüstet wird, dass unser jeweiliger Staat in der NATO bleibt oder ihr beitritt und dass die öffentliche Meinung die NATO positiv sieht, wenn wir Freiheit und Demokratie in der Welt schützen wollen. Diese Argumentation fällt aber in sich zusammen, wenn die NATO selbst ein Bund von Kriegsverbrechern ist, deren Mitglieder und Verbündete selbst aus repressiven Diktaturen bestehen, die selbst regelmäßig völkerrechtswidrige Angriffskriege führen und die selbst ungeheure Kriegsverbrechen begehen. Ich kann schwerlich eine militärische und politische Stärkung der NATO zur Verteidigung von Demokratie, Menschen und Völkerrecht fordern, wenn NATO-Staaten selbstständig Raubkriege führen, Linke und Demokratinnen massakrieren und auch den Teufel in ihren Bund aufnehmen würden, wenn der Teufel gerade passende geopolitische Interessen hat. Der Verweis auf die türkischen Kriege, auf das saudische Regime und seinen Krieg im Jemen, auf die amerikanischen Verbrechen in Afghanistan oder im Irak ist kein Whataboutismus, weil er aufzeigt, dass es verrückt ist, aus Protest gegen die russischen Verbrechen die weitere Hochrüstung und politische Stärkung des Verbrecherbündnisses NATO zu fordern. Es zeigt, dass die NATO kein idealistischer Bund von Menschenfreunden zur Verteidigung edler Werte ist, sondern ein aggressives, skrupelloses Kriegsbündnis zur Durchsetzung imperialistischer Machtinteressen, wobei der moralische Charakter eines Staates vollkommen irrelevant ist. Linke und Demokratinnen werden von der NATO und ihren Bundesgenossen ohne mit der Wimper zu zucken abgeschlachtet, wenn sie gerade einem Machtinteresse im Weg stehen. Und umgekehrt werden die grausamsten, repressivsten Diktaturen der Welt in der NATO herzlich willkommen geheißen, wenn ihre Bundesgenossenschaft gerade einem Machtinteresse dienlich ist. Es zeigt, dass weitere Waffen für die NATO und nicht als Reserve für die Verteidigung der Demokratie gegen die Tyrannei dienen, sondern in ein paar Jahren für neue Kriegsverbrechen in neuen NATO-Imperialkriegen in einem beliebigen anderen Punkt der Welt eingesetzt werden. Mit den NATO-Waffen, die Liberale als Reaktion auf die russischen Kriegsverbrechen fordern, werden anderswo die Kriegsverbrechen von morgen begangen werden. Der Verweis darauf ist kein Whataboutismus, weil damit nicht die Verbrechen des russischen Imperialismus geleugnet oder bagatellisiert werden, sondern aufzeigt, dass Stärkung der NATO keine sinnvolle Reaktion darauf ist. Putin ist ein Kriegsverbrecher, seine Invasion völkerrechtswidrig, skrupellos und abscheulich. Vernünftigerweise kann die Reaktion darauf aber nicht darin bestehen, die Stärkung der mit ihm gerade rivalisierenden Kriegsverbrecher zu fordern und dafür zu agitieren, deren Fähigkeit zu erhöhen, morgen anderswo neue Kriegsverbrechen zu begehen. Aus die Verbrechen des Medellin-Kartells sind abscheulich, folgt eben keineswegs, ergo müssen wir alle leidenschaftlich dafür eintreten, dass das mit ihm rivalisierende Cali-Kartell noch mehr Geld und Waffen erhält. Indem man jetzt irgendwie mit Worten wie Vernichtungskrieg oder Genozid um sich wirft, das kommt von Leuten, wo man, also wirklich, ich erwarte schon immer eigentlich relativ wenig von meinen Mitmenschen, aber das haben wirklich Leute, die, bei denen ich es nicht für möglich gehalten hätte, die jetzt wirklich mit vollem Ernst sozusagen davon reden, dass hier gerade ein Völkermord stattfindet und so. Und da fragt man sich, wo diese Leute ihre Begriffe her haben. Und das sind diese vulgären Sprachformen, die da zurzeit dominieren, gegen die das aber sehr, sehr schwer ist, überhaupt noch anzukommen. Also man kann sich da eigentlich nur aufs Begriffliche zurückziehen und versuchen, ein bisschen zur gedanklichen Ordnung aufzurufen. Ich glaube, der Opportunismus gehört zur linken Haltung automatisch immer schon dazu. Es ist so wie, die Linke ist sich eigentlich irgendwie immer selbst peinlich und es gibt immer so ein Bedürfnis in der Linken anzukommen und wieder im Schoß der Gesellschaft zurückzukommen. Und diese permanente Haltung, dieser permanente Wartestand, diese permanente Bereitschaft zum Umfallen, zum Verraten der eigenen Ideale, die ist dann einfach sozusagen als opportunistische Dauerhaltung der Linken eingeschrieben. Und es gibt immer einen vielleicht sogar konstanten Anteil in der linken Bewegung, der bereit ist, dahin zu kommen. Und dann sind diese Vorgänge eigentlich nur Gelegenheiten. Mhm. Also der Ukraine-Krieg jetzt hier ist eine Gelegenheit. Es gab in der Vergangenheit andere Ereignisse, die auch Gelegenheiten sind. Und ich glaube nicht, dass diese Ereignisse selber das bewirken. Die lösen allenfalls etwas aus, was als Haltung schon da ist. Dann haben natürlich diese Redeformen, von denen ich gerade gesprochen habe, eine bestimmte Funktion, weil es geht beim Opportunismus nie nur um Anpassung, sondern es geht auch immer darum, dass man diese Anpassung vor sich selber rechtfertigt und rationalisiert. Also wirklich im Sinne dieser einfachen Aufteilung, dass es etwas gibt wie ein Triebverhalten und dann zugleich will man aber irgendwie, hatte man diese narzisstische Struktur, man möchte dabei irgendwie noch einigermaßen moralisch intakt vor sich selber dastehen oder vor anderen. Und deswegen muss man sich das rationalisieren. Und dieses Aufbauschen dieses imperialistischen Angriffskrieges, wo es jetzt einfach nicht mehr reicht zu sagen, ich verurteile diesen Angriffskrieg, ich verurteile die Kriegsführung dieses Angriffskriegs, sondern dass man quasi aus dieser imperialistischen Konstellation jetzt eine zweite Weltkriegskonstellation macht, wo Putin der Hitler ist und quasi die gesamte Welt sich gegen ihn verbünden muss, weil uns allen der kollektive Tod droht und so weiter. Dieses Aufbauschen hat die Funktion, dieses eigene politische Umfallen und dieses Aufgeben des Internationalismus und der politischen Ideale und des Anspruchs, zum Beispiel hier auch noch im eigenen Land sozusagen die Zustände zu kritisieren, zu rechtfertigen. Wenn das alles so schlimm ist, dann muss ich ja quasi jetzt mal alle linken Inhalte des Klassenkampfs alles zurückstellen und muss mich der nationalen Einheit anschließen, weil sonst eben Menschen sterben. Also das, ich glaube, das ist diese Funktion sozusagen. Wir sind es gewohnt, seit 1990 in einer Welt zu leben, in dem die USA die Hegemonialmacht sind und in aller Regel dieses Land die Kriege führt. Mhm. Auch Kriege mit hohen Opferzahlen, nebenbei gesagt, mit sehr hohen Opferzahlen, die dann, wie zum Beispiel im Irak, am Ende zu überhaupt nichts geführt haben, eigentlich alles nur schlechter gemacht haben, aber dafür sind dann eben Leute gestorben, macht ja nichts. Wenn man es nicht selber ist, kann man ja jederzeit die Wiederholung dieser Sachen fordern. Aber wenn dann jetzt etwas passiert, das auf der globalen Ebene, ob das jetzt terroristisch ist oder im Fall von Putins Russland eine militärische Macht auftaucht, die ähnlich brutal oder teilweise sogar brutaler vorgeht, dann ist das wie eine dankbare Gelegenheit, quasi überzuwechseln, ohne dass es verdächtig aussieht. Und dann erleben wir etwas sehr Eigentümliches. Dann erleben wir, dass Leute, die bis vor kurzem immer die Nase gerümpft haben, wenn der Begriff Imperialismus gefallen ist, die rantieren jetzt mit diesem Imperialismusbegriff, einfach weil es jetzt jemanden betrifft, auf den man ihn anwenden kann. Also Putin ist wie selbstverständlich Imperialismus. Und dieselben Leute, die das sagen, die haben vor ein, zwei Jahren noch, wenn man den amerikanischen Imperialismus als Imperialismus bezeichnet hat, dann haben sie einem ein Denken attestiert, das irgendwie, ich weiß nicht, 150 Jahre alt ist oder so. Es waren 100. Anti-Imperialismus kann es verschiedene Bedeutungen haben. Und ich würde sagen, das Konzept, wie wir das bei Lenin finden, diese Idee, dass man die inneren Widersprüche des Imperialismus zu nutzen hat, ist ein strategisches Konzept. Und das hat nichts zu tun mit dieser Art von Identifikation, die in der folkloristischen Linken, im antiimperialistischen Lager da stattfindet. Wenn also so Leute, gibt es so unappetitliche Figuren dort, die quasi immer eigentlich alles schönreden, was irgendwelche Mächte tun, die sie als Gegenspieler der Amerikaner wahrnehmen. Das müsste man eigentlich überwinden und müsste dem eine gesellschaftliche Analyse zugrunde legen, die eben gerade nicht in den Antisemitismus führen kann. Oder anders gesagt, sie kann natürlich alles Mögliche in den Antisemitismus führen, wenn man es nur will. Die Voraussetzung dafür, dass eben das in den Antisemitismus führt oder dass das befördert wird, ist diese Art von Verkürzung, die Personalisierung. Mhm. Und genau dagegen richtet sich ja das eigentliche antiimperialistische Konzept, das eben nicht sagt, es gibt gute und schlechte Imperialisten und wenn der nicht wäre, dann wäre es nicht und das ist jetzt der Hauptfeind, sondern dieses antiimperialistische Konzept versucht auf die Gesamtbeziehung, das Gesamtverhältnis zu zielen und wenn es das tut, dann ist das eigentlich eine gute Voraussetzung dafür, dass es eben nicht in diese regressiven Formen abrutscht. Aber anscheinend ist es sehr schwer, eine Kritik am Antiimperialismus zu üben und gleichzeitig der Meinung zu sein, dass es Imperialismus gibt. Also das scheint viele Leute, ich glaube auch, dass es einfach Leute gedanklich überfordert. Ich habe witzigerweise heute gerade mal noch eine kurze Rechnung vollzogen und habe den Wehretat der NATO-Staaten zusammengerechnet und mit denen der von Russland verglichen. Und das Verhältnis ist 18:1. Hier werden ganze Argumentationen darauf aufgebaut, also Aufrüstungsargumentationen, aber auch Linke, die sagen, jetzt muss man umdenken, jetzt müssen wir irgendwie alle Sachen anders bewerten. Die werden darauf aufgebaut, dass man sagt, man habe Angst davor, dass Putin nicht bei der Ukraine stehen bleibt, dass er Europa einnimmt. Also Putin, die russische Armee, die schon Schwierigkeiten hat, sich in der Ukraine allein durchzusetzen. Mhm. Und wenn man jetzt berechnet, was eine Kriegsführung mit der Eroberung eines weitläufigen Gebietes bedeutet, dass eine Eroberung Leute kostet, dass die rückwärtigen Dienste, je mehr man sich ausdehnt, umso anspruchsvoller werden, dass eine Besatzung 3 bis 4 Mal so viele Soldaten erfordert und dass dann immer noch nicht einfach nur freies Land vor der russischen Armee läge in Westeuropa, sondern eine Militärmacht und eine Militärmacht, die ihm ums Vielfache überlegen ist. Es ist, als ob diese Leute über ein anderes Universum, über eine andere Welt reden. Dass dann am Ende eben doch immer diese Gleichung steht, naja, aber wir sind ja letztlich doch die Guten. Und das ist für mich wieder so eine Art Keimzelle vom Opportunismus. Wie groß war der Einfluss westlicher Kreise auf die Euromaidan-Bewegung? Wie war die überhaupt zusammengesetzt? Ist das wirklich so, wie dieses Bild hier erzeugt wird? Ist das nur eine Zivilgesellschaft und so weiter? Und da rede ich jetzt nicht von dem rechten Sektor, der quasi wirklich nur der militärische Arm war, aber Man ignoriert ja völlig die interne Opposition, in der die anderen Oligarchen dieses Landes konkurrenterweise ihre Finger drin hatten. Und Poroschenko hat ja eine große Rolle gespielt in diesem ganzen Zusammenhang, damals bei der Euromaidan-Bewegung. Und diese Fronde, diese Negativkoalition, die sich damals zu diesem Putsch irgendwie durchgerungen hat, das wird alles hier in der Wahrnehmung, das guckt man sich zurecht und das sieht irgendwie, das erscheint alles völlig unschuldig. Und dieselben Leute, die überhaupt nicht glauben mögen, dass da irgendwie in diesem Regime-Change irgendwie politische Interessen von westlichen Staaten auch eine Rolle gespielt haben können, dass da Geld geflossen ist und so weiter, was man ja letztlich weiß, wenn man sich damit beschäftigt. Genau dieselben Leute sind es, die einem dann erklären, dass der ganze Bürgerkrieg, der zwischen 2014 bis jetzt stattgefunden hat, zwischen der Ost- und Westukraine, dass er nur deswegen existiert, weil Russland da Geld reinpumpt und so weiter. Also all dieses, was sie einerseits als Verschwörungstheorie abtun, das bemühen sie dann selber, wenn es um die russische Seite geht. Und dasselbe erleben wir dann natürlich auch nochmal im Medienbereich, wenn man sich darüber aufregt, dass das russische Staatsfernsehen seine Ableger in Europa streut, während es wie völlig normal ist und dass das natürliche Recht des Westens ist, mit seinen, sagen wir mal, medialen Inhalten sozusagen den Osten oder die anderen Weltgegenden zu bestrahlen und dort ein entsprechendes Denken zu beeinflussen. Also so eine Form von Einheitsmeinung, wie sie im Moment ja herrscht in allen Medien, dass wirklich das alles, was auch nur ansatzweise versucht, sowas wie eine Entstehungsgeschichte zu erzählen, dass das schon als Apologie gewertet wird, das ist im Moment so stark, dass ich mir vorstellen kann, dass viele Leute das einfach auch nicht aushalten und dann lieber mitsingen. Also ich habe mit jemandem geredet, ist wirklich viele, viele Wochen her, der nicht zufrieden war mit meinen Äußerungen. Der hat gesagt, es kann sein, dass du alles recht hast, aber ich habe Angst davor, dass du dich jetzt hier irgendwie so positionierst und dann kommen da ganz schlimme Dinge raus und du stehst dann da irgendwie als einer von denen da, die das nicht gesehen haben und das nicht gerechtfertigt. Also diese Angst hat man. Und da tatsächlich spielt das keine Rolle. Man kann sich dann später darauf berufen und sagen, ich habe nichts gerechtfertigt, sondern ich habe versucht, weiterhin in Zusammenhängen zu denken. Und für mich gibt es keinen Grund, die ganze Welt neu zu betrachten. Während sich der russische Präsident Wladimir Putin seinem Volk als Nazi-Jäger verkaufen will, sind sich Tausende das Internet vollschreibende Social-Media-Politologen und einige Medien einig, dass er selbst der Nazi oder gleich der neue Hitler sei. Beschränken sich einige, vergleichen wird man doch noch dürfen, darauf Analogien zu Hitlers Annexion des Sudetenlandes oder großer Teile Polens herzustellen, avanciert Putin in der Fantasie anderer zur Verkörperung des absoluten Bösen inklusive Völkermord, Blitzkrieg und Weltherrschaft. Teils dürfte dies eine Rationalisierung der berechtigten Empörung über diesen unfassbaren Krieg sein, teils aber auch des Wunsches nach Vergeltung, der sich in einer Totalmilitarisierung des Bewusstseins Bahn bricht, da sich der Aggressor mit besserem Gewissen vernichten lässt, wenn er Nazi ist, und man selbst die Resistance. Hinzu kommt, dass in bestimmten mitteleuropäischen Ländern eine besondere Neigung verbreitet ist, Hitlers Wiedergänger bevorzugt bei den Nachkommen von Hitlers Opfern zu verorten. Um es ganz kurz zu machen, ethisch sind solche Analogien Verharmlosungen des Nationalsozialismus. Politologisch sind sie Unfug. Vielmehr, so ließe sich nachhaken, zeugen sie von einer Verrohung der Wahrnehmung, als ob der Überfall auf ein Nachbarland und die Ermordung von Zivilisten nicht schlimm genug wären, wenn sie ohne Masterplan für Weltherrschaft und Völkermord geschehen. Nicht nur zieht die Kritik an Nazi-Vergleichen in den sozialen Medien den Verdacht des Putinismus auf sich, prinzipiell jede sachliche Prüfung kommt dieser Tage nicht umhin, als Verharmlosung des Verbrechens und deshalb obszön empfunden zu werden. Wie kann man bloß im Angesicht dieses Grauens so nüchtern sein? Absolut notwendig ist das, wäre zu erwidern, denn im Zustand emotionaler Trunkenheit übersieht man gerne, wie obszön das Füttern der Selbstgerechtigkeit mit fremdem Leid ist und welche verdrängten, inhumanen Impulse sich da in der Camouflage der Humanität austoben. Interessant ist zum Beispiel, ob sich Putin auch vor seiner militärischen Spezialoperation am Sarge des Erzfaschisten Wladimir Schirinowski hätte ablichten lassen, wie es Anfang April geschah, und ob er seinen im vorigen Juli veröffentlichten programmatischen Aufsatz zur historischen Einheit von Russen und Ukrainern auch vor der Maidan-Revolte 2014 zugeschrieben bzw. schreiben lassen hätte. Im offiziellen Phantasma aus Empörung und Angstlust gibt es indes keine dramaturgische Entwicklung. Dort ist Putin kein gefallener Engel. Synchronie und Diachronie verschwimmen zu einer messianischen Endzeitvision, in der der Kampf zwischen den Mächten des Lichts und der Dunkelheit immer schon angelegt ist. Putin erscheint als dämonischer Vollstrecker, ultrafaschistischer ideologischer Einflüsterer wie Alexander Dugin, vom Frühstücksei bis zum Gute-Nacht-Gebet und seit ehedem von nichts anderem beseelt, als ein großrussisches Nazireich zu etablieren, um die Schmach über den Untergang der Sowjetunion zu tilgen und, verzehrt von unbändigem Hass auf Schwule, Veganer und Weicheier, mithilfe westlicher Rechtspopulisten und naiver Linker Europa zu russifizieren, das heißt, dessen liberale Werte ebenso zu vernichten wie renitente Völker. Aus der Anfechtung der ukrainischen Eigenstaatlichkeit und den Morden russischer Soldaten an ukrainischen Zivilisten wird bar jeder kritischen Prüfung der Plan zum Völkermord als Tatsache destilliert, wobei nie klar ist, ob dabei kulturelle Zwangsassimilation oder physische Vernichtung gemeint sein soll. Diese Überschätzung russischer Macht mag deren narzisstischem Selbstbild zwar schmeicheln, doch selbst wenn Putin all das wollte, nicht seine Stärke, sondern seine Schwäche macht ihn zu gefährlich. Und in der Ukraine demonstrierte die angeblich stärkste Armee der Welt per Leerlauf der Barbarei ihre Unfähigkeit, die ukrainische Regierung zu stürzen und sich der Sympathie des Brudervolks zu versichern. Das nervöse Herumfuchteln vor dem roten Atombombenknopf ist der klarste und umso fatalere Hinweis darauf, was die russische Führung in Europa auszunutzen versuchte: Uneinigkeit, Selbstüberschätzung, Schwäche. Die gängigen Bilder, unterstellen dem System Putin eine interne Kohärenz, welche die Geschichtsschreibung wohl als Projektion erkennen wird. Ähnlich äußerte sich neulich auch Mascha Gessen im Standard. Wir neigen dazu, die Rolle von Ideologien in totalitären Gesellschaften zu überschätzen. Dafür gibt es mehrere Gründe. Einer davon ist die Art und Weise, wie Geschichte geschrieben wird. Sie ist Text. Der andere Grund ist, dass wir totalitäre Gesellschaften als ideologisch getrieben ansehen. Aber Ideologien werden meist zusammengeschustert und oft erst im Nachhinein. Jeder durchgeknallte russische Faschist mit dem Ruf eines Intellektuellen kommt dieser Tage in den Genuss, Putins Chefideologe zu sein. Zunächst war es Dugin, nun ist es Timofei Sergejew, der jüngst für die Entukrainisierung der Ukraine plädierte. Hinzu kommen die berüchtigten Thinktanks und diverse Trollarmeen. Ihnen allen attestiert man Kremlnähe. Doch immer, wenn dieses Hilflosigkeitsattribut aufgefahren wird, Kremlnah, kann man mit Gewissheit sagen, dass nichts Genaues gewiss ist. Die Russland-Experten sind auf Spekulationen angewiesen und der Umstand, dass selbst Teile der Armeeführung nicht in den Invasionsplan eingeweiht waren, spricht gegen eine gänzlich straffe Machtarchitektur. Zwar ist diese pyramidal angelegt und von einem durchaus an die Nazis und Mussolini erinnernden Personenkult geprägt, doch fehlte zumindest bis Kriegsausbruch die totale institutionelle Durchdringung der russischen Gesellschaft. Noch fehlt auch die völlige Militarisierung, wie das Ausbleiben der Generalmobilmachung beweist. Dass einflussreiche oppositionelle Fernsehsender wie Dosht erst nach der Invasion verboten wurden, deutet ebenfalls darauf hin, dass Putin den intendierten Totalitarismus noch nicht zur Gänze umsetzen konnte. Die Faschisierung der russischen Gesellschaft ist ein langer dialektischer Prozess, der sich in den vergangenen Jahren intensivierte und durch die jüngste Invasion eine rapide Beschleunigung erfuhr. Und sie ist noch bei weitem nicht abgeschlossen, was einige Hoffnung für die Zeit nach Putin gibt. Ganz gleich, welcher der vielen Faschismustheorien man den Vorzug gibt, im russischen System wird man beim Abgleich mit deren Kriterienkatalogen schnell fündig. Vor allem die Verzahnung von völkischer Ideologie und staatlicher Kontrolle der kapitalistischen Wirtschaft erfüllt in ihrer russischen Variante eines der Hauptmerkmale des Faschismus, wie es der Faschismusforscher Emilio Gentile formulierte. Er schrieb: Kooperative Organisation der Wirtschaft, welche die Gewerkschaftsfreiheit unterdrückt, die Sphäre der staatlichen Intervention ausweitet und versucht, durch Technokratie und Solidarität die Zusammenarbeit der produktiven Sektoren unter der Kontrolle des Regimes zu erwirken. Dies, um die gesteckten Machtziele zu erreichen, aber gleichzeitig das Privateigentum und die Klassenunterschiede zu erhalten. Vor allem im Ideenfundus des russischen Nationalismus des 19. Jahrhunderts steht Putins Regime eine riesige Auswahl an Elementen für ein flexibles Modulsystem eines postmodernen Supernationalismus zur Verfügung, der indes weniger einheitlich ist, als im Westen geglaubt wird. Einen gemeinsamen Nenner findet dieser postmoderne Supernationalismus im vom zaristischen Bildungsminister Uwarow konzipierten Dreifuß von Orthodoxie, Autokratie und Nationalität. Dass Rekurse auf die Sowjetunion dazu nicht in Widerspruch geraten, gelingt, indem deren marxistische Grundierung ausgeblendet und ihre territoriale Grandeur betont wird. Dieser Eklektizismus gleicht Erdogans Synthetisierung einander historisch ausschließender Ideologien, die ihre Schnittmenge im simplen Konzept, was die Türkei einst groß machte, finden, also im Osmanismus, im türkischen Nationalismus und im Islamismus. Während der türkische Präsident aber wirklich ein kleinbürgerlicher Frömmler ist, darf davon ausgegangen werden, dass Putin die längste Zeit seiner Herrschaft ein recht machiavellistisches Verhältnis zu den Mythen des heiligen Russland gepflegt hat. Und wie Erdogans Erfolg in der Türkei, gründet auch der Putins darauf, dass unter seiner Regentschaft eine geringfügige Verbesserung des Lebensstandards, eine Vergrößerung der Mittelschicht erreicht werden konnten und, wie in der Türkei zeitigte, in Russland der Einbruch der Wachstumsdynamik, Expansionismus und ethnische Größenfantasien. Auch wenn das kolportierte Russlandbild den gegenwärtigen Faschisierungsgrad in die Vergangenheit zurückdatieren will, lange konnte sich Putin als Role Model eines modernen Autokratentums behaupten, das sich über ethnonationalen Chauvinismus erhaben dünkt und ihn gerade so weit inszeniert, wie es als Wunschkonzert für sein Staatsvolk opportun schien. Auch die pubertären Posen als halbnackter Krieger, Judoka und Kosake für die Heimatfront kontrastierten auf internationalem Parkett mit einer sanftmütig-ironischen, weltmännischen Alertheit, der vor allem westliche Opportunisten und Investoren geradezu libidinös auf den Leim gingen. Als Vaterersatz für die homophil adoleszierenden Rechtsparteien Europas hatte er ohnehin leichtes Spiel. In der Formationsphase seiner Macht fiel ein schlaues Austarieren der Widersprüche auf. Offizielles Feiern der Multikulturalität innerhalb der Russischen Föderation bei gleichzeitiger Russifizierung, gleichzeitiges Ahnden und verstecktes Fördern von nationalistischem Extremismus. Der Autokratismus der gelenkten Demokratie erlaubt alles, solange es unter seiner Kontrolle ist. Er unterdrückt Linke und unterstützt mit dem Argument der Meinungsfreiheit rechte Stimmen, um sie dann wie ein mäßigender Mediator zur Raison zu rufen. Er monopolisiert den Chauvinismus, indem er den staatstragenden Chauvinismus als die vertrauenswürdigere Alternative zu den Exzessen faschistischer Hooligans etabliert, die er heimlich fördert. Derselbe Trick hatte auch bei Putins ungarischem Musterschüler Viktor Orban gut funktioniert, im Verhältnis zwischen dessen Regierungspartei Fidesz und deren noch weiter rechts stehenden Konkurrenz von der Partei Jobbik. Putins oligarchischer Imperialismus hat den Patriotismus und Konservatismus der Bevölkerung eher instrumentalisiert, als dass er ihr Ausdruck war. Aufgrund des kollektiv internalisierten Mythos des russischen Antifaschismus als Opfer der Nazi-Aggression käme weiten Teilen der Bevölkerung in der Tat nicht in den Sinn, wie sehr ihr autoritäres Bewusstsein, ihr Neotraditionalismus und ihr von oben geschürter Revanchismus viele Kriterien der Faschisierung erfüllen, da das Label Faschismus ja sowohl in der offiziellen Lesart als auch im öffentlichen Bewusstsein für den Westen, für Deutsche oder aber Ukrainer reserviert ist. Man hatte bei Putin, wie es sich einem Psychopathen und zynischen Autokraten geziemt, stets den Eindruck, keines der probaten Ideologeme, von Religion über Vaterland bis zur Ablehnung westlicher Liberalität, berühre sein Herz. Hierin blieb er stets der rätselhafte, undurchschaubare Geheimdienst-Cyborg, der so wirkte, als müsse er bei all dem Ikonenschmusen und Heimatgetue ein sarkastisches Schmunzeln unterdrücken. Als Gegengift zu antirussischen Sentiments wird gerne der Kanon russischer Hochkultur aufgefahren und dabei im Glauben, große Literatur verbürge Humanität und Weisheit. Dostojewski gegen Putin in Stellung gebracht. Kein Kandidat kann hierfür schlechter gewählt sein, denn gerade in ihm, dem größten Apologeten eines großrussischen Chauvinismus, finden alle Dugins, Sergejews und Putins ihren geistigen Lehrmeister. Im Unterschied zum Machtautomaten Putin glaubte Dostojewski wirklich, was er in seinem programmatischen Tagebuch eines Dichters 1876 als russifiziertes Plagiat deutscher Volksgeistmetaphysik postulierte, die messianische Sendung des russischen Menschen. Auf den Trümmern demokratisch-weichlichter westlicher Dekadenz eine neue Zivilisation zu gründen durch kathartische und friedensstiftende Expansionskriege. Nicht nur hat der große Romancier mit diesen Flausen im russischen Mittelstand mehr Unheil angerichtet als alle zaristische Praxis. Auch nach Deutschland hallte der messianische Chauvinismus zurück und inspirierte Antimodernisten wie Arthur Möller van den Bruck, Oswald Spengler, den frühen Thomas Mann sowie so ziemlich alle Faschismen Europas. Als Drohung war dieses imperiale Eurasien schon zu Dostojewskis Zeiten nicht weniger ein potjemkinsches Dorf, als es das heute ist. Die Angst vor der zaristischen Expansion, vor dem Überrennen Westeuropas durch unvorstellbare Heeresreserven, war bereits im 19. Jahrhundert halb Paranoia, halb Kalkül, um die eigenen imperialen Ambitionen präventiv zu rechtfertigen. Während noch um 1870 die deutschen Intellektuellen vor der panslawistischen Gefahr warnten, steckte die zaristische Regierung ihre Panslawisten ins Gefängnis oder ließ ihre Texte zensieren. Wer als Putins politisches Vorbild am besten taugt, hat er selbst eingestanden. Es ist Zar Alexander III. Bis zu dessen Regierungsantritt 1881 waren die Zaren nicht einmal wirklich national gesinnt. Alexander kann als erster Nationalist auf dem Zarenthron bezeichnet werden, als einer indes, für den Nation nicht Liebe zum Volk und die Einheit aller Russen bedeutete, sondern bloß ein bürokratisches Werkzeug der Menschenführung. Alexanders Spin-Doktor Konstantin Pobedonotschew erinnerte sich, Zitat, er erzählte einem englischen Journalisten, dass weder der geistige Instinkt noch die moralische Zurückhaltung des russischen Volkes ausreichen würde, um die wilden Leidenschaften, die in seiner Brust schlafen, ohne die Hilfe physischer Zwangsmaßnahmen zu zügeln. Er war überzeugt, dass der russische Mensch allen anderen unterlegen war und beschrieb einmal Russland außerhalb des kaiserlichen Palastes als eine eisige Wüste, Wohnsitz des Bösen. Hatte nicht auch Putin 1999 den Russen per ethnologischer Expertise die Demokratiefähigkeit abgesprochen? Damals äußerte er sich so: Für Russen ist ein starker Staat keine Abnormalität, die man loswerden will. Im Gegenteil, sie sehen ihn als Quelle und Garant der Ordnung an und als Initiator und hauptsächliche Triebkraft für jeden Wandel. Nicht nur die Russen ließen sich ergänzen, auch die Konzerne sehen den Staat überall dort so, wo er Umverteilung nicht von oben nach unten, sondern in die andere Richtung organisiert. 1991, als Putin noch zweiter Bürgermeister von St. Petersburg und Vorsitzender des Städtischen Komitees für Außenbeziehungen war, schwärmte er in einem Vortrag vor deutschen Wirtschaftsvertretern von der chilenischen Militärdiktatur als wünschenswertestem Modell fürs zeitgenössische Russland. Das neue Deutschland war vermutlich die erste westliche Zeitung, die auf den kleinen Mann mit der großen Zukunft aufmerksam wurde. Dort war 1993 zu lesen: Putin antwortete auf Fragen von Vertretern von BASF, Dresdner Bank, Alcatel und anderen, die im ehemaligen Petersburger DDR-Generalkonsulat zusammentrafen. Dabei unterschied Putin zwischen notwendiger und krimineller Gewalt. Kriminell sei politische Gewalt, wenn sie auf die Beseitigung marktwirtschaftlicher Verhältnisse abziele. Notwendig sei sie, wenn sie private Kapitalinvestitionen befördere oder schütze. Er, Putin, billige angesichts des schwierigen privatwirtschaftlichen Weges eventuelle Vorbereitungen Jelzins und des Militärs zur Herbeiführung einer Diktatur nach Pinochet-Vorbild ausdrücklich. Putins Ausführungen wurden sowohl von den deutschen Firmenvertretern als auch von dem anwesenden stellvertretenden deutschen Generalkonsul mit freundlichem Beifall aufgenommen. Soweit das neue Deutschland 1993. Putins wahre Banalität des Bösen und seine Dämonisierung im Westen mögen sich nicht immer decken. Und es wäre mehr als Polemik zu prüfen, inwiefern sich in letzterer nicht auch die Projektion jener eigenen antidemokratischen Impulse Bahn bricht, für die man Putin heimlich und oft auch offen beneidete. Wie Erdogan sein passgenaues historisches Vorbild in Sultan Abdülhamid II., einem antiliberalen Paranoiker und Neo-Islamisten, fand, so Putin also in Abdülhamids Zeitgenossen Alexander III., einem dynastischen Machtpolitiker, der umso effizienter Macht ausübte, je größere emotionale Distanz er zu deren Ideologien hielt. Der Zyniker weiß stets, was er tut. Beginnt er jedoch, an den Unsinn zu glauben, mit dem seine Person in Zeiten äußerster Krise verschmilzt, wird er unberechenbar. Psychologische Deutungen von Politik, ansonsten reduktionistische Verzerrungen, erlangen bei autokratischen One-Man-Shows eine gewisse Relevanz. Viele Beobachter attestieren Putin psychische Dissoziation. Der kamikazehafte Alleingang in der Ukraine scheint die Diagnose zu bestätigen. So ist der Psychotiker, bei dem sich die Grenze zwischen Ich und Außenwelt auflöst, dem Machiavellisten, der an die Märchen zu glauben beginnt, die seine Macht stützen, wesensverwandt. Und dieser persönliche Wahn beginnt, den latenten Kollektiven zu schüren. Natürlich dürfe man Politik, die immer zugleich komplexer und simpler ist, als man sich das gemeinhin vorstellt, nicht personalisieren und die Schuld des gesamten Systems Putin auf deren Charaktermaske abwälzen. Andererseits gäbe es solche personalisierten Systeme der Autokratie niemals, ohne ihre singulären Architekten. Dass Putin und mit ihm seine Denunzianten offensichtlich wirklich an einen schnellen und verlustarmen Sturz der ukrainischen Führung und eine breite Zustimmung der ukrainischen Bevölkerung geglaubt hatten, bezeugt diesen Wahn, der sich von der Spitze der Machtpyramide nach unten ausgebreitet hat. Hätte Putin dem Wunsch, vor seinem Tod noch einmal Geschichte zu machen, widerstanden und nicht die Nerven verloren, hätte er sich als Spin-Diktator in die russische Heldenepik einschreiben können. Doch die russische Fantasie wird sehr gefordert sein, um den Schaden, den dieser Führer in Russland und der Welt angerichtet hat, durch Opfermythen zu kaschieren. Und damit gehen 2 Stunden Sachzwang FM zu Ende. Heute Gezerre um die Ukraine, eine Vorgeschichte, Fokus auf Russland. Mit Beiträgen von Felix Jeitner, Jan Gerber, Volker Weiß und in der 2. Stunde Jörg Kronauer, Fabian Lehr, Felix Bartels und Richard Schubert. Unter der Perestroika, da stellen wir uns ja gemeinhin was Positives vor. Aber Russland in den 90ern, das war wie die Besiedlung des Wilden Westens. 600 Verbrecherclans und 4300 Banden haben um einen Platz an der Sonne gekämpft. Willkommen im Kapitalismus.